Freitagabend, 20 Uhr. Zumindest mal zwei von den Weltraumaugen sind da. Guten Abend. Ja, irgendwie ist die Disziplin bei Sonderstreams, die lässt noch zu wünschen über, aber wir sollten vielleicht einen neuen So sieht's Generalsekretär aus. wählen oder so, der für Geschlossenheit sorgt. Also, Mauer und Preis, wenn ihr das hört, wir haben angefangen. Ja, heute ist der Ja. Tag der getrauten Zweisamkeit. Genau. Und ja, Phil van Doe, ich glaube, es wird leere Brotkörbe zu sehen geben. So ist es. Auch wenn ich da nicht zu viel versprechen möchte. Sag mal, Kater, musst du anfangen, den Raum abzureißen, wenn ich anfange zu streamen. Unglaublich. Ja, Onkel Chris, was haben wir denn heute für einen tollen Vortrag von der Ein Republika? Vortrag mit einem sehr eingänglichen Titel, wie wir hier sehen, nämlich Kindheit Das und ist. Jugend in der globalen Datenökonomie? Fragezeichen. Wie gestalten wir Digitalpolitik für die junge Generation? Und Kindheit und Jugend in der globalen Datenökonomie, Fragezeichen. Das ist doch keine Frage. scheinbar schon. Ökonomie ist böse. Ach so. Es Ach müsste so. eine soziale Daten für alle öffentlich-rechtlich gebührenfinanziert. Das wäre besser. Und wer könnte dazu besser Auskunft geben als eine der besten Ministerinnen, Die es je die gab. wir, die, ach ja, genau, aller Zeiten. Genau, die Lisa Paus, die sehen wir jetzt gleich und noch lauter andere Menschen. Aber ich finde, so, es braucht doch gar nicht mehr als die Lisa Paus. Also, warum sind da noch andere auf der Bühne? Vielleicht für die Vielfalt. Da, dann lass uns da doch mal reinschauen. Das klingt ja super spannend. Ja, herzlich willkommen hier auf Stage 3 am dritten Tag. Schön, dass ihr alle da seid. Wir warten noch einmal kurz, bis sich alle hingesetzt haben. Paula hat mich ja eben schon so nett angekündigt. Mein Name ist Maybrit Jungjohann. Von 2018 bis 2020 war ich hier auch in der Republika im Programmteam und habe unter anderem das Netzfest kuratiert als digitales Bildungsfestival für die ganze Generation von ja, 9 bis, 0 bis 99, hatten wir es gesagt. Insofern ist digitale Bildung mir schon immer ein Anliegen und dann eben auch gesellschaftliche Teilhabe und wie das im digitalen und analogen Raum passiert. Und darüber reden wir heute dann ganz konkret mit dem Panel, mit dem Titel Kindheit und Jugend in der globalen Datenökonomie. Wie gestalten wir Digitalpolitik für die junge Generation? Dazu habe ich hier Ich hätte es auch nicht als Frage vorgelesen. Nicht wirklich, nee. Vier Personen neben mir. Lisa Paus, sie ist seit 2009 grüne Bundestagsabgeordnete und seit Mai 2022 unsere Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Rechts davon Lukas Poland, Gründer des Vereins Cybermobbinghilfe e.V. und Mitglied im Beirat der Bundeszentrale für Kinder- und Jugendmedienschutz. Dann haben wir Carla Hustedt, sie ist die Bereichsleiterin Digitalisierte Gesellschaft bei der Mercator Stiftung. Und last Mercator Stiftung GmbH. Hurra! but not least Alexander Kleist, Public Policy Lead Europe für Instagram bei Meta. Herzlich willkommen. So richtig divers In ist es diesem jetzt nicht. Also ein Schnauzbart, ein Lauch und zwei Lobbygewächse. Oder vier. Wer ist der Lauch? Ja, komm, also der eine da sieht ja nur wirklich aus wie ein halbes Hemd. Könnte mal ein paar Gewichte heben. Der da neben der, rechts neben der Frau Paus, von mir aus gesehen. Naja. Wir Bündnis waren, junge Generation. Ist das so ähnlich wie die jungen Pioniere früher? Oder keine die Ahnung, Hintner Jugend? aber es ist ein schönes Logo. Kreis und ein Viereck mit runden Ecken. Sind es drei Geschlechter praktisch? Könnte sein, ja. Oder ist man als alter Mensch ist man so rund und fett gefressen und als junger Mensch ist man noch kantig? Aber es ist ja alles für die junge Generation. Ach so. Vielleicht sollen das so. Das eine Feld bedeutet Durchfahrt verboten. Das andere Vorfahrt achten, das Gelbe. Wer weiß. Aber er guckt schon mal sehr zufrieden, der Mann rechts neben vom Haus. Ja, schauen wir mal. Digitalpolitik überhaupt eine Generationenfrage ist, darüber werden wir gleich sprechen. Ich bin Jahrgang 80, also Anfang 40, und meine Jugend war noch nicht sehr digital. Also ich bin zwar seit 16 Jahren auf der Republika, ich hatte aber erst mit 18 Jahren mein erstes Nokia-Handy, und meine Jugend und mein Studium ist begleitet worden von wenigen pixeligen Selfies und vielleicht ein paar betrunkenen SMS, aber weitere digitale Spuren habe ich in meiner ja, Jugendsündenzeit nicht hinterlassen. Das ist heute natürlich ganz anders. Und die heutige junge Generation hier, repräsentiert von Lukas, bewegt sich eben selbstverständlich, wo wir früher Festnetzspielplätze oder ja, geheime dunkle Ecken genutzt haben, für Hausaufgabenhilfe, zum Spielen, zum Verabreden, zum Lieben, Streiten und so weiter. Das findet eben zunehmend digital und ja, weniger analog statt oder geht fließend ineinander über. Und wie Ich dieser habe digitale Wandel niemals, eben und das sicher. möchte ich hier feststellen, ich habe niemals in dunklen Ecken Hausaufgabenhilfe, in geheimen dunklen Ecken Hausaufgabenhilfe gegeben. Und dennoch freigestaltet werden sollte, darüber sprechen wir jetzt. Heute Morgen war auch schon der TinCon-Workshop, wo eben die Generation Z einige Punkte, die Ihnen besonders wichtig waren, angesprochen hat. Die Ergebnisse bringen wir euch gleich mit. Aber zuerst fangen wir jetzt an mit Lisa Paus, die ein kleines Grußwort mitgebracht hat. Genau so ist es. Sehr geehrte Frau Jungjohann, aber vor allen Dingen liebe Republika-Teilnehmerinnen, ich fange jetzt mal an ich werde jetzt hier keinen Grundsatzvortrag halten. Ich werde auch nicht ganz tief in irgendwelche Dinge reingehen, sondern mache mal so ein paar Tipp-Points. So viel Allgemeinplätze, aber ich glaube, das ist für Einrahmung vielleicht noch mal ganz gut. Und ich fange mit einem Klassiker an. Auch mein Sohn hat mal das Clash of Clans Fieber gehabt und hat mich jeden zweiten Tag gefragt, ob ich ihm nicht eine neue Lanze oder eine bessere Rüstung kaufen möchte, damit er noch erfolgreicher ist. Hat das wirklich geliebt, das Spiel. Aber ich hatte eben dann schon ziemlich schnell dann eine ganz eigene Wahrnehmung auf dieses Spiel, weil mein Eindruck war eben schon, dass man dann sehr, sehr schnell in der Fänge einer klassischen Drückerkolonne sich eigentlich befindet, obwohl man dachte, man ist so da im Internet. Und das hing natürlich damit zusammen, dass eben alle Nase lang, das war dann alles noch auf meinem Handy, nicht auf seinem Handy, auf meinem Handy ich dann aufgefordert wurde: Komm zurück, deine Truppen brauchen dich. Und das war mal wieder so ein Punkt, wo mir klar war, dass. War es nicht gleich die grüne Netzfeuerwehr-App, die da sich gemeldet hat? Komm zurück, jemand hat eine Transfrau Also man braucht eine bessere Rüstung, ja. Oh Mann. oder einen größeren Speer. Ich habe da also meinen Drachenlord fragen. Oha. Dass Kindheit und Datenökonomie schon eben ein spannungsgeladenes Thema ist. Und deswegen bin ich sehr froh, heute hier zu sein, auf der Republika, die ja eben die Besonderheit hat, dass sie genau diese gesellschaftspolitischen Fragen eben komplett mitdenkt und das zum zentralen Thema macht. Eben die größte Netzkonferenz in Europa ist genau zu diesen Fragen. Mein Ministerium Oh, ist zu natürlich Clash of nicht nur für China. Clans. Also die Wahrscheinlich, ja. größte Clash of Clans Konferenz in der Republika, also der Geschichte Europas. War da jetzt nicht Ja. eher der Konflikt, das mit dem Geld oder so auch? Ja, natürlich. Hm. Und deswegen Geldkonflikte finde ich mit halt, China gab es schon immer. ja, und ich meine, Religionen machen das auch nicht anders. So, wo bist du hier? Deine Gemeinde vermisst dich. zahl auch mal wieder Kirchensteuer. No, den also, Verein vermisse ich, das machen auch Fußballvereine oder so. Da brauche ich kein Internet für eigentlich. Genau. Ich habe gehört, ich habe jetzt verstanden, sie kann nicht Nein sagen. Sie bewaffnet hier das Patriarchat von morgen. Und Jugendliche, sondern auch für Familie, für Senioren, Frauen und Dinge wie Demokratieförderung zuständig. Aber die Fragen, die hier bei der Republika verhandelt werden, ist ja klar, weil Digitales trifft uns in allen Bereichen, hat nochmal ganz besondere Dimensionen. Die betrifft eben dann auch die ganze Gesellschaft und damit auch mein ganzes Ministerium. Und natürlich nochmal das Bekenntnis, ja, auch wir sehen sehr, sehr viele positive Möglichkeiten für die smarte Gesellschafts- und Digitalpolitik, die dann funktioniert. Allerdings gibt es dafür halt ein paar Bedingungen und eine Bedingung, die momentan ja nicht durchgängig eingehalten wird, ist eben, dass die Menschen im Mittelpunkt dieser Geschichte stehen. Richtig ist, das Internet hat unsere Welt verändert und auch in vielen Punkten zum Positiven. Statt passiver Berieselung, ich bin noch ein paar Tage älter, ja, so. Also ich bin mit dem Fernsehen groß geworden. So, und das war ja schon eher eine passive Angelegenheit, ja, oder auch Radio war eine passive Angelegenheit. Das ist heute anders. Voll das Internet ist schon einfach viel, viel interaktiver. So, von daher eben auch viel beteiligender und gestaltender, ob durch Podcasts, Postings oder Tanzvideos. Menschen können so kreativ sein und eben auch leicht Gleichgesinnte finden. Und damit war ja früher auch eine ganz, ganz große Hoffnung verbunden, auch auf die Demokratiemöglichkeiten von Internet. Auf jeden Fall ist es richtig, dass es nie so einfach war. Und wenn sich dann mal Gleichgesinnte finden und den Stolzmonat feiern, dann ist es euch aber auch wieder nicht recht. Das einmal, und früher konnte man auch Gleichgesinnte finden mit seinem Fußball-Bildchenbuch, wo man da Bildchen reinkleben musste. Da hat man immer auf dem Spielplatz auch Leute gefunden, die auch sowas hatten. Oder man hat in den Kleinanzeigen unter den chiffrierten Anzeigen geschaut. Ne? Ja, zur Not. Informationen zu kommen, und die Digitalisierung hilft natürlich oder ist Innovation. Und macht unseren Alltag einfacher und auch sozialer. Digitalisierung ist so. Innovation. Leeres Geschwätz. Ja, ist es nicht. Sie hat Allgemeinplätze versprochen. Ja, sie hat Allgemeinplätze versprochen und sie hat alles eingehalten. Wenn man alles, was man ausdrücken will, in Nullen und Einsen ausdrückt, das ist doch innovativ. Total innovativ. Warte. Können wir hier nicht ausführen, aber mache ich als Stichwort sozusagen nochmal mit dazu. Wenn wir dafür sorgen, dass der technologische Fortschritt dann auch dem Gemeinwohl dient, dem Wohlergehen von möglichst vielen Menschen, dann wäre das gut. Und das ist. Das wäre gut, ja. Und das entscheide ich, wie das geht. Ich bin die Lisa. Frau Spechtchen Lisa. Das ist sozusagen meine politische Agenda in dem, was wir jetzt haben. Doch mit dafür zu sorgen, dass es doch deutlich mehr dem Gemeinwohl dient. Das Gemeinwohl sollte die Regeln bestimmen und nicht die finanziellen Interessen von Internetkonzernen. Es ist nicht hilfreich, wenn Algorithmen in den sozialen Medien eben nur Konflikte prominent werden, weil das die meisten Klicks bringt und weil das kommerziell am attraktivsten ist. Und das eben nicht dazu beiträgt, stärker an Fakten oder Lösungen hochzuspülen. Ich meine, stell dir mal vor, jemand... Mythos oder so, eine Fake News, dass sie das machen würden. Aber stellt man sich auch vor, man würde Zeitungen verpflichten, irgendwie halt möglichst neutral, langweilig und öde zu schreiben, damit halt irgendwie, ja, die Sensationalisierung von Dingen nicht im Vordergrund steht oder der Verkauf. Und die DDR ist ihnen ein Begriff, Frau Paus. Ja, dort haben die das nämlich so gemacht. Sie ist bei der Grünen Partei, und ich meine, die leben ja jetzt auch davon und ihr Vorfeld lebt davon, dass sie sagen, der Planet stirbt und so. Und da sucht man ja auch keine Lösung. Die Lösung ist, wir machen alles platt und machen Net Zero und schrumpfen uns gesund. Und Leute, das ist ein Scheiß. Sie haben doch Covid. Ziel ist es, dass alle BürgerInnen vom digitalen Wandel profitieren, egal welches Geschlecht, Alter, Herkunft, welche Fähigkeiten oder soziale Zugehörigkeit sie haben. Und auch das ist ein schwieriges Thema. Egal, welche Fähigkeiten sie haben, ja. Das zum Beispiel lesen Thema. Oder... ja, ich will schon dazugehören. Thema, wie wir wissen. Diskriminierung um Netz, auch jetzt im Zusammenhang mit KI, perpetuieren Was? Sich, wenn es normal läuft. Ja, Diskriminierungen im Netz wird durch perpetuieren KIs sich. Perpetuiert. Ja, das sind doch wieder diese KIs, die auf einem Bild den Schwarzen sein Gesicht nicht erkennen können und lauter solche Sachen. Ja, es ging auch darum, dass Frauen weniger Kredite gegeben werden oder so. Es kann aber ja auch teilweise jetzt passieren, dass sie sich auch noch verschlimmern, weil ja KI unfassbar schnell lernt und damit eben auch bestehende Diskriminierungen, die im Netz da sind, sich unfassbar schnell auch beschleunigen. Ja, und damit die Unterschiede Grünen findet. Unfassbar schnell ja. Die KI sagt, weh die mal nicht mehr, oder wie? Ja, wenn die KI Unterschiede findet, sozusagen, die wir sonst nicht gefunden haben, dann diskriminiert die KI vielleicht auch nach diesen Unterschieden, klar. Also differenziert vielleicht auch nur. Ja. Nee, was sie sagt, ist ja, dass praktisch die KI die bestehenden Ressentiments nochmal verstärken wird, weil die ja von Menschen gemacht ist. Also ja, das ist so ähnlich wie Klimawandel halt. Also wir haben da mal ein Modell gemacht. Das heißt, wir haben uns daheim hingesetzt, haben uns überlegt, was könnte passieren. Und ja. Nicht auch Rahmenbedingungen bieten. Unser Ziel ist es, alle BürgerInnen vom digitalen Wandel profitieren. Achso, habe ich schon gesagt. Hier müssen Kinder und Jugendliche aus meiner Sicht im Fokus stehen, denn es ist einfach so, ihr seid die Zukunft und so wie ihr durch das Internet von heute geprägt werdet, bestimmt das auch die Zukunft des Internets mit. Und deshalb ist es so wichtig, klarzumachen, das Kindeswohl muss vor kommerziellen Interessen stehen. Und Kinder sind wichtiger als Cash. Ja, Daten sind der eigentliche Rohstoff des Internets. Es gibt ja schon fast das geflügelte Wort von einem in Bezug auf einen Internetkonzern. Wir sind nicht deren Kunden, wir sind die Ware. Denn große Internetkonzerne verdienen vor allem an Datenanalyse und Vertrieb inzwischen ihr Geld. Auch jetzt nichts Neues, sondern einfach Gemeinplatz. Die Daten oder eine Rüstung, je nachdem. Von Kindern und Jugendlichen sind dabei natürlich auch nochmal besonders kostbar. Denn sie sind ja eben die Kunden der Zukunft. Und wenn man da mit 5, 6, 8, 10 Jahren anfängt, dann weiß man, die hat man dann auch die nächsten 50, 60, 80 Jahre eben dann auch, kann man sie verfolgen. Deshalb ist die. Ja, nee, Lisa. Also, das hat man im Internet gelernt. Diese ganzen Giganten, die da irgendwie schon aufgestiegen sind und wieder gefallen sind. Ne? Also, vor ein paar Jahren, wer hätte das gedacht, dass irgendwie Yahoo, was mal die meistbesuchteste Seite überhaupt ist, heutzutage zwar noch existiert, aber praktisch keine Rolle mehr spielt. Ne? Also, oder diese ganzen sozialen Netzwerke, die da alle schon aufgestiegen und wieder gefallen sind. Ne? Ja, das sind außerdem ist ja das, was sie da ausführt, klingt so, als würden die einzelnen Leute irgendwie in ihrem Kaufverhalten beobachtet und so weiter. Und das ist eigentlich eher nicht der Fall. Das werden statistische Auswertungen gemacht, ne? Vom Kaufverhalten und von natürlich anderen Dingen auch. Surfverhalten. Einfach eine Verhaltensauswertung. Ich denke mal, das ist ja sowas wie, weiß nicht, wenn man jetzt im wahren Leben unterwegs wäre auf der Straße, so läuft eben einer hinterher, der einen beobachtet und das dann aufschreibt. Ist auch das wichtig jetzt, dass er einem aufschreibt, dass ich jetzt in die U-Bahn gegangen bin? Ja, dann müsste ich mal fragen, wieso. Wenn man weiß, wieso, ist ja okay. Und dann, wenn er das meint, der könnte das auswerten, statistisch, bitteschön. Also mich würde das so nicht stören, weißt du, das ist irgendwie eine komische Darstellung, dass die Leute da verfolgt würden oder so. Oder ausgenutzt würden in ihren Daten. Dabei wird eigentlich nur, ja, die Daten sammeln die schon selber, da brauchen die Leute nichts zugeben, sozusagen. Das ist irgendwie Quatsch in meinen Augen. Und das ist ja auch nicht so, dass du das vorher noch nicht gehabt hättest. Also du hast ja vorher auch schon Zählungen, Befragungen, allen möglichen Kram gehabt. Nur musste das halt noch analog durchgeführt werden. Halt. Da kannst du halt direkt die Bewegung der Menschen verfolgen. Das ist natürlich was anderes, aber es wird immer so getan, als wäre das alles ganz neue Felder und als wäre das allein die Digitalisierung und so, aber das ist Quatsch, meiner Meinung nach. Die Daten sind ja so früher nicht angefallen und heute fallen die eben an, sowieso. Fährst du Tankstelle, kaufst du was Schönes, dann hast du einen Datensatz produziert. Ist ja immer so. Und den zu nutzen oder nicht zu nutzen, ja, ist ja ein Unterschied. Ne? Die wichtige Frage, die hier auf der Republika gestellt wird: Wie können wir die Kindheit in Zeiten der digitalen Datenwirtschaft auch bewahren? Wie können Angebote für Kinder und Jugendliche altersgerecht gestaltet werden? Wie sichern wir, dass ihre Daten dabei geschützt bleiben? Wichtig sind dabei klare Regelungen im Hinblick auf potenziell ausbeuterische Praktiken wie Dark Patterns, Lootboxen oder sogenanntes Deceptive Nudging. Und genau um diese Risiken ging es auch bei dem Update des Jugendschutzes. Aber warum denn? Der Witz ist doch, hier werden dann Lootboxen verboten. Okay, für Kinder, das sehe ich ein. Aber ich kann im Laden sogenannte Rubbellose kaufen. Was ist das anders als eine Lootbox? Warum werde ich davon nicht geschützt? Die Orb 16 das vielleicht erst, aber davon ja, abgesehen... Ja, alles rein, aber ich lasse doch diese Patterns zu. Ja, ja. Wenn jetzt in einem Spiel, das ab 18 ist, diese Lootboxen drin sind, was geht das die Frau Paus an? Ich wollte gerade sagen, das Spiel Special Friends ist ja doch wohl ein schlechtes Beispiel, oder nicht? Also, das ist ja gar nicht für Kinder eigentlich, oder wie war das? Ja, keine Ahnung. Da müsste das ist eine Altersbeschränkung oder so. Oh, weiß ich nicht, ja. Ja, also keine. Aber es ist auch schwierig, dass dann. Altersbeschränkung. Wenn du das jetzt machst für unter 6 oder so, dann machen alle ihre Spiele ab 6. Ne? Dann hättest du das einbauen können. Ja, weiß nicht, was war das andere, was sie eben meinte? Nudging, ja. Also als Grünen-Politikerin sich über Nudging beschweren, das finde ich auch ganz schön. Ja. Ja, der habe ich auch letzten Tag abgelehnt, irgendwo im Interview habe ich gesehen. Mhm. Natürlich ist ja nicht so die richtige Methode. Mhm. Nee, ist nicht die richtige Methode. Wir wollen lieber gleich alles verbieten. Ja, genau. 20 gibt es das novellierte Gesetz und das nimmt jetzt die Diensteanbieter stärker in die Verantwortung. Jetzt ist es möglich, auch Interaktionsrisiken einzubeziehen, wie Cybermobbing, wie Cybergrooming oder auch Kostenfallen. Und das wurde auch für die Prüfung der Altersfreigabe von neu eingereichten digitalen Spielen bereits in die Praxis überführt. Außerdem müssen Kinder und Jugendliche sensibilisiert werden, vorsichtig mit ihren persönlichen Daten umzugehen. Wir alle wissen, ne, bezahlen oder Daten. So, und gerade für Kinder und Jugendliche, die eben wenig Geld haben, ist das, glaube ich, keine Frage mehr, sondern die wird sofort klar entschieden. Für alle anderen eigentlich de facto auch. So, deswegen, glaube ich, ist es schon nochmal wichtig, das nicht einfach über Bezahlen oder Daten zu machen, sondern eben auch andere Rahmenbedingungen dafür zu schaffen. Gleichzeitig gilt es in dem Zusammenhang auch, die Informationen so aufzubereiten, dass sie auch altersangemessen sind. Überhaupt ist es wichtig, dass wir eine barrierearme Sprache kriegen. So, da rede ich jetzt nicht über den ganzen Eingang. Ja, am Ende haben wir so eine widerliche, von allem künstlerischen und philosophischen beraubte Kacksprache. Können wir bitte aufhören, jeden Text runter zu dummen für den Blödesten in unserer Gesellschaft? Ja, doch da wieder. Die Leute, die sich Gendersprache überlegt haben und die pushen, sind die, die sich hinsetzen und sagen, es muss alles leicht verständlich sein. Und entscheide dich für eins. Also ich habe übrigens gerade mal nachgeguckt, Clash of Clans freigegeben ab 12 Jahren. Mhm. Weiß nicht, was die Frau Paus möchte. Genau, also. Na gut, sie hat sich ja nicht wirklich beschwert. Sie hat das ja nur so als Anekdote. Aber nochmal Zahlen und Daten, ne? Oder Daten. Also da hat es ja noch gar nicht unrecht, dass das die beiden Dinge sind, die Firmen interessieren. Entweder Asche auf direkten oder eben auf Umweg über Daten. Aber wenn sie dann was Drittes haben möchte, was das ablösen soll. Welches Interesse sollen die Firmen daran haben? Musst du die doch erstmal hinlatschen. Öffentlich-rechtlich, ne? Mamon. Die sollen dem Gemeinwohl. Aber maybe, ja, genau. Muss alles öffentlich-rechtlich sein, dann geht das schon. Öffentlich-rechtliches Clash of Clans. So. Ja, kann man ja auch eine höhere Dingesgebühr wieder mit begründen. Ne? Mit dem zweiten clasht man besser. Und für deine 1836 kriegst du dann jeden Monat den Battle Pass. Kriegst du jeden Monat einen übergeclasht. Kannst du den Eckhart auf Eckhart von Hirschhausen Skin erspielen. Den Wissenschafts Skin. Ja, also so Gruppenbildung findet auch jeden Fall statt, ja. Das gäbe gut. Science ist Science. Die gegen die und so. Und glaube ich, ist das ein wichtiger Punkt, Sprache, die verstanden werden kann, insbesondere auch von Kindern und Jugendlichen. Natürlich ist auch der Klassiker wichtig, die Vermittlung von Medienkompetenzen, einschließlich des Wissens über Geschäftsmodelle im digitalen Raum. Und mir ist auch wichtig, dass... Das Einzige, was auf jeden Fall gar nicht geht, ist sich darauf verlassen, dass wenn jemand jetzt ein Produkt hat und jemand anders hat ein besseres Produkt, dass sich das dann einfach durchsetzt, dass den Leuten ein besseres Angebot macht. Na, das auf gar keinen Fall machen. Das muss schön alles fürs Gemeinwohl durchreguliert werden. Von den Superschlauen. Ja, wenn das Genau, Gemeinwohl Jugendlichen. optimiert ist, dann will das vielleicht keiner Und mehr das ist auch der kaufen. Grund, warum Das muss die Gefahr sein, alle Innovationen im Internet aus Deutschland kommen und nie irgendwo anders her, ne? ja. Auf jeden Fall, weil es hier gut Weil wir das geregelt so ist. gut können, weil Mit wir E-Mail die und so zum Regler Beispiel. sind, genau. Mehr Beteiligung und mehr Gehör bekommen. Und deswegen freue ich mich, dass wir darüber diskutieren und dass es im Vorfeld auch diese entsprechende Umfrage gegeben hat und dass hier tatsächlich Beteiligung von Kindern und Jugendlichen gelebt wird, entlang der Frage, welches Internet wollt ihr? Ich habe jetzt erstmal von mir ein paar Sachen gesagt, aber eigentlich ist ja wichtig, was ihr braucht für eure Zukunft. Genau. Vielen Dank, Lisa. Ja, die Umfrage fand auf der TinCon statt und mittlerweile sind sie ja scheinbar so schlau, von dieser TinCon nichts mehr zu veröffentlichen. Weil das eine Jahr, wo sie das gemacht haben, war das ja alles relativ kontrovers diskutiert, was da so von Susi Grime und André Teilzeit und diesen ganzen Figürchen da so von sich gegeben wurde. Unter Schirmherrschaft von Frau Schwesig war das, glaube ich, noch. Jetzt gibt sie da ihr Geld hin. Und deswegen sitzt sie da jetzt auch, weil sie das ja bezahlt hat, den ganzen Kram. Das muss man auch mal dazu sagen. Von eurem Geld Ach so. natürlich. Ja. Ja, immerhin Könnten wir ein einmal in der Grund. Regie die Mente-Ergebnisse von dem TinCon Opening heute einblenden? Da gab es drei Fragen und da haben wir die Ergebnisse. Das eine war dann, findest du, dass sich am Internet etwas ändern muss? Nein, es ist gut, wie es ist, hat eine ja, klare Minderheit gesagt, genauso wie auf jeden Fall das ganze Prinzip muss überdacht werden. Also es hat sich dann immer in der Mitte aufgeteilt. Im Großen und Ganzen ist es okay, aber ein paar. Ja, es muss sich einiges ändern. Super Umfrage, Leute. Im Großen und Ganzen ist es okay, aber ein paar kleine Was soll Sachen das denn aber können ehrlich heißen? Das ist ja schon geil. verändert werden. Ja, das ist die einfache Sprache, von der wir gerade gesprochen haben, ja. Okay, ja. Ja, das ist ja teilweise, wird es ja auch bei den Moderationen so genommen mit der einfachen Sprache. Und man fühlt sich verarscht. Und dann noch in Genderform, dann fühlt sich doppelt verarscht. Ein paar kleine Sachen sollten schon verändert werden. Und eine noch etwas größere Gruppe hat gesagt, ja, es muss sich einiges ändern. Also, es ist Gestaltungsbedarf und deswegen sitzen wir hier. Muss schneller werden, oder was haben die Nächste gemeint, Folie ja? bitte. Das ist dann eine Cloud-Wolke. Das sind die Begriffe. Jeder konnte bis zu drei Begriffe nennen, was dann eben heute von ungefähr 200 jungen Menschen beim TinCon Opening genannt wurde. Und da findet sich jetzt auch schon viel. Das ist die sogenannte Cloud-Wolke oder auch Wolkencloud. Clash of Cloud. Clash of Clouds, genau. Mark Zuckerberg muss sich ändern. Body Shaming muss sich ändern. Serverstandorte müssen sich ändern. Diskriminierung, Hate Speech, Datenschutz muss sich Jugendschutz, ändern. Mobbing, Hate. Minecraft. Privatsphäre muss sich ändern. Was ist ein Denji? Free the nipples. Hassrede, Fake News, Fortnite. Umgangsformen. Toxic Community. Mehr Meinungsfreiheit. Ja, das wurde reingeschrieben, Herr Nein, das Chef, oder so was? geht's nicht. Da war aber ein U-Boot unterwegs. Sexuelle Übergriffe im Netz? Jetzt auch schon. Mir hat einer ans Profilbild gepackt. Das ist wahrscheinlich wie dieses Ding da jetzt mit dieser Streamerin, wo sie irgendwie meint, dass ihr irgendwer vor Jahren mal mit einem Selfie-Stick von zu weit oben irgendwo hingefilmt hätte. Weniger Suchtfaktor. Ja, das ist natürlich eine schlaue Geschichte. Ich meine, haben Medien auch noch nie gehabt, ne? Also Wir Bücher machen wurden das Internet jetzt mit Filter. Binge-Watching. Und Hunde in den Vordergrund und nicht in den Hintergrund. Kein Angstraum. Oh Mann. Weiß nicht. Weiß nicht, finde ich auch wichtig. Trump Würde auf Twitter bannen. ich sagen, ist die Gewitterwolke aber ganz schön vollständig, ne? Ist alles Andrew angekommen, was einer Tate. angegeben hat. Und der Andrew hinterletzte Hänger. Tate. Mann, Mann. Besser werden. Ach so. Bezahlbar. Feminismus. Oh. Er muss besser werden im Internet, ja, finde ich auch. Was heißt er? Mongral? Nee, was? Ich verstehe. Links neben Diskriminierung, das blaue Wort, kann ich nicht entziffern. Die gelben Jugendschutz. Wörter kann ich eh alle nicht. Nee, darunter. Puh, das ist doch auch Migro. alles gar nicht relevant. Was? Wieso noch kein Shaming, lese ich dann noch? Genau. Da fehlen viel zu viele Wörter. Fettshaming oder so, genau. Mehr Open Realer soll Source das Internet Tools. werden, realer. Ja, keep it real. Hassrede. Mit echten Und sexuellen Gewalt. Benji, wer auch immer Benji ist. War das nicht mal so ein Hund in der Kinderserie? Gucken die Kinder sowas an? Sind ja da eingetragen, um die zu mobben, wenn das hinkommt. Keine Beleidigung. BDSM finde ich auch ganz wichtig. Und deutscher Echt? Was noch? Schulmädel. Ja, ganz oben rechts, unter dem Auge, rechten Auge des Hundes. Monty, du bist der Beste. War ja echt Sitzt eine noch super BDSM. Umfrage, die ihr da gemacht habt. Ja, eben haben 10 Leute irgendwie das eingetragen, die anderen 5 hatten keinen Bock und das ist trotzdem aber durchgekommen. Quellenangaben finde ich auch gut. Hier kann ich dir nur empfehlen, kommst du in den Weltraum, machen wir Quelle nochmal Internet. Quellenangaben unter unseren Streams. Kannst du dich denn austoben mit Quellenangaben? Die Cloud-Cloud-Wolken-Volk-Wolke. Wolken-Cloud-Wolke, die Cloud-Wolken-Cloud. Viel wieder, was auch in Lisas Talking Points mit dabei war. Es geht um Jugendschutz, Datenschutz, Sicherheit, Privatsphäre, Hate Speech, Mobbing. Genau, Hate Speech in verschiedenen Schreibweisen öfter da. Genau, das sind also die großen Worte, die wir auch vorbereitet hatten. Insofern keine große Überraschung. Ach, Und das dann waren die noch großen Worte, ein die ihr schon drittes. vorbereitet hattet. Ich hatte mir schon fast gedacht, dass sie Hast da du den dich bösen da ein Blick bisschen vorausgesucht haben. verplappert gerade? Oh Oh Mann. Wir machen das jetzt Mann. so lange, bis die Wolke Datenschutz Platzt. größer hat als Gewalt oder so. Könnt ihr bitte Weißt genau jeder einen Begriff euch von dieser Wolke nehmen und den auf eure Zettel schreiben, damit wir die Wolke hinterher nicht ändern müssen? du? Ja, genau. Ja, wir ergänzen dann nur noch mal Hey, sehr Monte geil, und. das fällt mir jetzt erst auf. Free PH Premium steht hier. Ich sag jetzt nicht, was PH, was wahrscheinlich ausgeschrieben heißt, aber irgendwie hat sich da ein Witz erlaubt. Okay. Eine dritte Folie dazu, wer sich denn nach Meinung der TinCon-BesucherInnen bei der Eröffnung, wer dafür sich verantwortlich zeichnen sollte, das Internet besser zu machen. Da fand ich etwas überraschend, dass Eltern und andere Erziehungsverantwortliche nicht in die Verantwortung genommen werden sollen. Was sollen die denn auch machen? Mami, ich habe schon wieder 10 Mark bei Clash of Clans aufgegeben. Mach endlich das Internet besser oder was? Und vor allen Dingen, ja, sowas, aber auch die Kinder haben keine Lust, dass die Eltern ihr Internet kontrollieren, oder wie? Das ist ja eine Wir Riesenüberraschung. haben es ja echt wieder mit Boah. Spezialisten zu tun bei den Veranstaltungen. Fehler im Titel. Grammatiken hat sie überhaupt nicht. Also nicht. Das Internet? Das Internet, Das Internet soll das Internet besser machen, oder was? Dass das Internet besser macht. Das Internet. Wer ist da noch dafür, das Internet? Sollte man das nicht den Indern überlassen? Die haben das schließlich erfunden. Wahrscheinlich. Die Inder haben das erfunden, das stimmt aber auch nicht. Da tust du dem Bernhard hier aber jetzt ein Ja, bisschen weil sonst wird es Unrecht. doch nicht Internet heißen. Ach so, ja, das wäre Kindernet. Wenn es Kindernet wäre, müssten wir ja die TinCon nicht machen. Ja, genau. Weißt du noch, wir haben ja schon seit vor längerer Zeit diesen Plan gehabt, dass man einfach zwei Internets macht. Eins für Kinder und Feministinnen und eins für die Leute, die Spaß haben wollen. Ja, genau. Oh nee, bitte nicht Kinder und Feministinnen. Bitte dann drei Internets, eins für Feministinnen, eins Ja, für das wird Kinder. nur Ein-Wege-Internet. Die Eins zum dürfen dann nicht Arbeiten oder so. kommunizieren. Also wer soll es richten? Die Regierung oder was? Ich kann das nicht lesen, das ist mir alles zu klein Ist da. ganz schön klein, ja. Was sind das denn für Begriffe? Ich kann es auch nicht lesen. Also 46% der blauen Balken sind, glaube ich, die Regierung. Und dann Ja, hast du ist nicht auch so, der ist blau, weil 58% die die Regierung ist Internetplattformen. blau von der AfD, oder wie? Ja, und die FDP, der gehören die Internetplattformen. Farben auch noch ungeschickt gewählt, Mann, Mann. Das Mach's, rote? Ich glaube, das rote ist Mach's selbst, das 68. Das kleine sind die Eltern. Die Selbstverantwortung läuft nicht so. Die zwei, die gesagt haben, die Eltern, das waren die zwei Eltern, die vor Ort waren wahrscheinlich. Mach's selbst, ich meine, ja. Wie soll das gehen? Indem, ich meine, gut, klar, du kannst natürlich es für dich sicherer machen, weil indem du auf alle möglichen Sachen verzichtest im Internet. Wenn man sich gut verhält, dann ist das Internet auch sicherer, besser. Also so sagt es klar, wie Jed Sternchen R steht da unter dem 68. Jed Sternchen R. Jeder selbst. Achso. Jeder selbst. Jed R steht da. Jede Sternchen er selbst und das da, das rechts kann ich um Himmels Willen nicht entziffern. Ich habe nicht mal eine Idee, was das bedeuten soll bei den 5% oder 5. Beide durchgestrichen oder so steht da. Vielleicht weiß nicht, ist das vielleicht. Ja, keiner. Oder, was ist dem Internet? Auch. Auf dem Internet. am stärksten jeder selbst, also die individuelle Verantwortung, das ist der pinke Balken, und dann recht ähnlich, aber noch in größerer Verantwortung die Internetplattformen, hier repräsentiert von Alexander, und zu einem kleineren, aber dennoch auch relevanten Teil die Regierung. Insofern passt es auch, dass wir hier auf dem Panel sitzen und mit euch und uns allen als Individuen reden. Ansonsten gab es auch einen Workshop auf der TinCon und da wurden einige Fragestellungen in zwei Polen aufgeteilt. Da würde ich jetzt gleich mal um Handzeichen bitten. Du kannst mich jetzt. Da ging es unter anderem um die Frage. Ich würde jetzt gerne den Abstimmzettel sehen. Weißt du, wenn da nämlich genau diese fünf Vorschläge drauf sind: Regierung, Internet, ja, wahrscheinlich, Internet. Ja. Jeder selbst und weiß nicht. Und dann stellt sie sich hin und sagt, ja, das ist bei unserer Umfrage rausgekommen. Und deswegen haben wir das Panel so hier. Dann lügst du uns gerade fett ins Gesicht, Mädchen. Das heißt, ja, einfach, ihr habt vorher schon gewusst, welche Fragen ihr stellt. Und dementsprechend habt ihr die Leute eingeladen. Ja, die nichts mit Transparenz zu tun, was du hier tust. Die Schlagwortwolke war bestimmt auch irgendwie verklausuliert, das auf dem Fragebogen drauf. Außer das mit Free PH Premium. Ja, genau. BDSM wahrscheinlich. Mutmaßlich. Das gehört ja dann dazu, das ist klar. Das Inklu bei Premium. Wie nutzt ihr das Internet? Mehr als Information oder als Unterhaltung? Könnte ich einmal Handzeichen sehen für Information? Okay, ein Großteil. Und für Unterhaltung? Also ich mache da auch einen strikten Unterschied. Ne? Ich lasse mich nie, dass ich mir was über Unterhaltung zeigen. Und ich wollte gerade sagen, ich habe mir die Woche zwei Videos angeguckt von dem Kanal Cambrian Chronicles. Die waren unterhaltsam und informativ. Und da ging es um keltische Stämme in Nord- und Südengland, also in der Antike. Ist das jetzt Unterhaltung für mich oder informiert mich das? Und in welcher Form nutze ich es? Das darfst du jetzt mal raten, Mädchen. Das ist ein größeres, Republika-affines Publikum. Bei der TinCon war es ganz klar, ich glaube, 90% Unterhaltung und der Rest eben, wir Älteren hatten uns bei der Information eingeordnet. Dann zweiter Pol, was ist euch wichtig im Internet? Sicherheit? Es ist auch super viele Leute, die da sitzen. Ne? Es ist kein Stuhl leer geblieben, wie wir hier sehen. Jo. Alle wollen es wissen. Sicherheit oder Freiheit? Ist natürlich jetzt nicht entweder oder, es gab ein Spektrum, aber auch hier einmal das Handzeichen. Da ist entweder oder nicht. Sicherheit wichtig. Ja, gerade haben sie so strikt getrennt. Okay, ne? Und dann die Gegenfrage Freiheit. Wie wichtig ist Freiheit im Internet? Okay, das schien mir jetzt ausgeglichen zu sein. Und zu guter Letzt an die Kompetenzfrage, wer kennt sich besser aus im Internet? Sind es die Jugendlichen oder die Erwachsenen? Einmal das Handzeichen für Jugendliche. Und für Erwachsene? Sehe ich jetzt auch kein klares, aber vielleicht doch ein bisschen mehr Jugendliche. Und da haben sich die Jugendlichen heute Vormittag sehr stark als kompetenter eingeordnet und wir tendenziell Älteren eher als Erwachsene. Genau, eine Kompetenzfrage. Zwei Fragen habe ich. Lukas. Zwei Fragen habe ich. Einmal, kennst du dieses Zitat von Benjamin Franklin, dass wenn man die Freiheit für die Sicherheit aufgibt, man am Ende alles verliert? Und der zweite Teil meiner Frage, warte mal, was wollte ich sagen? Ja, Kompetenz. Nur weil jemand etwas öfter nutzt und mehr nutzt, bedeutet ja nicht, dass jemand da drin kompetenter ist. Wir haben ja gerade von der Frau Paus gehört, dass ihr Sohn offensichtlich nicht so kompetent ist und sich von irgendwie so kleinen Apps einlullen lässt. Ja. Und deswegen würde ich da sehr vorsichtig sein, irgendwem mehr oder weniger Kompetenz zuzusprechen. Frau Paus sieht ein bisschen gelangweilt aus auf dem Standbild. Aber der sie hat gerade einen Schluck von ihrer Bivacon Aqua Flasche genommen und Alter, wenn ich schon lange hier sitzen muss, ey, kommt mir die Kasse hoch. Was waren denn für dich im Workshop dann noch die Ergebnisse, die du für heute relevant hältst? Ja, auf jeden Fall auch erstmal sehr spannend, da die Unterschiede zu sehen und das nochmal kurz einzuordnen. Für die Jugendlichen spielte auch die Sicherheit im Netz durchaus eine große Rolle neben der Freiheit. Also es war, glaube ich, auch natürlich so in einem ausgeglichenen Verhältnis, würde ich so insgesamt sagen. Und das haben hinterher ja auch die Themen gezeigt, die wir dann besprochen haben. Das waren wirklich einige Themen, die dann ja letztlich auf 5 Kernthemen heruntergebrochen wurden. Und das eine große Kernthema, und das ist ein großer Begriff, war beispielsweise schon die Sicherheit, aber eben auch unterschiedliche Gefahren im Netz, wie zum Beispiel Fake News, aber auch ganz klar Hass und Cybermobbing. Und dann ging es eben noch ein bisschen weiter, auch der Ausblick auf die KI, aber auch auf das Themengebiet Schule. Und dabei sind wirklich ja viele spannende Erkenntnisse zusammengekommen. Und auch dabei wurde deutlich, dass wir jungen Menschen es schon so sehen, dass jeder und jede Einzelne natürlich gewisse Dinge im Netz überdenken sollten und da auch eine eigene Verantwortung haben. Aber es wurde auch nochmal deutlich, dass sich auch darüber hinaus was ändern muss. Und so sind beispielsweise Punkte hinzugekommen bei der Sicherheit, dass es eigentlich eine sichere Altersverifizierung auf den unterschiedlichen Plattformen bräuchte, damit man gewisse Regeln, die eben beispielsweise an das Alter geknüpft sind, und an den Kinder- und Jugendschutz überhaupt richtig umsetzen kann. Auf der anderen Seite ging es aber auch darum, dass es sichere Internetseiten braucht, also beispielsweise ein Zertifikat dafür, dass diese Seiten auch wirklich für Kinder und Jugendliche geeignet sind und da eben Maßnahmen ergreifen, die auch junge Menschen schützen sollen. Und wenn wir uns da Themenbereiche wie beispielsweise auch Cybermobbing oder Hass im Netz weiter angucken, wurde es da eben auch konkret, dass es eben ja auch wirklich Hilfestellungen auf den Plattformen bedarf. Das heißt, man muss die wirklich präsent finden. Und das ist eben ja neben einem Meldeverfahren genauso wichtig, dass Betroffenen auch dort direkt geholfen wird. Und da sind natürlich aus Sicht von uns jungen Menschen auch die Plattformen in der Pflicht, entsprechende Angebote zu schaffen. Und da wurde aber auch noch mal deutlich, dass in den Meldeverfahren sich auch noch ein bisschen was tun muss. Es hat sich schon viel getan, aber oftmals ist es für die jungen Menschen eben immer noch nicht so begreiflich, warum beispielsweise Dinge doch nicht gelöscht werden, obwohl sie verletzend sind für diejenigen. Genau. Verletzend für diejenigen. Ja, weil das halt keine Kategorie ist, verletzend für diejenigen. Verletzend objektiv den Straftatbestand einer Beleidigung erfüllen. Das ist ein Rechtsgedanke, aber nicht subjektiv verletzend für eine Person. Aber er ist auf der Republika und da kann man eben scheinbar nicht anders reden. Oder er sitzt ich habe die so Chantal aus Versehen Dieter genannt. Oh. Diese Diskussion würde ich jetzt nicht führen, ob das objektiv ist, was eine Beleidigung ist oder nicht. Aber Cybermobbing, was das angeht, na klar, ich meine, er meint jetzt unter Jugendlichen und da gibt es sicherlich auch Fälle, die dann ziemlich offensichtlich sind, aber wenn ich vor allen Dingen sehe, wer Cybermobbing betreibt, das sind diese ganzen Leute da auf Twitter aus irgendwelchen besonders menschenrechtsaffinen Blasen, die... Ja, und Mobbing kann ich auch nicht mit einer Altersverifikation eingrenzen. Wenn sie mal wieder irgendwen gehört haben, der dann der böse Mensch ist, sich dann da drauf schmeißen, ne, und irgendwie fordern, dass die Leute halt kaputt gemacht werden. Und ja, also das gibt es ja nicht nur unter Jugendlichen. Und da gibt es das natürlich auch und das ist sicherlich auch heute ein Problem, was es früher nicht gab, ne, wo man dann vielleicht irgendwie in der Schule Probleme hatte, aber dann, wenn die Schule vorbei war, dann war sie halt auch vorbei, ne? Und jetzt hocken die da immer noch den ganzen Tag dann auf irgendwelchen sozialen Medien und können sich erreichen und können sich piesacken oder so, ne? Ja, die ganze Cancel-Kultur ist ja durch Mobbing entstanden sozusagen, aber das gibt es eben auch leider ein bisschen andersrum. Also ich finde auch, dass, klar, wenn sie jetzt die Fehler vom öffentlich-rechtlichen oder sowas dann rausholen, ist ja okay. Das war Aber jetzt zum verkehrt und so, tausendsten aber ich Mal meine, und ja, auch wenn die halt noch ja. Kinder sind, dann müssen die Leute denen da auch mal auf die Pfoten hauen, ne, wenn sie das irgendwie Jo, noch. mitbekommen, diese Geschichten, und da halt nicht mitziehen bei so Sachen. Und dann ist es auch nicht so schlimm, aber ja, was sollen die Plattformen da machen? Die sollen das dann entscheiden, oder wie? Ja, verantwortliche Verursacher oder so heißt das ja dann. Lukas, du hast ja nun auch deine leider nicht so schönen Erfahrungen im Internet gehabt. Magst du das einmal teilen und dann auch erzählen, was du daraus gemacht hast? Ja, ich Oh, die war Schmerzgeschichte. tatsächlich als 12-Jähriger selbst von Cybermobbing betroffen, nachdem ich zunächst einer Mitschülerin geholfen habe, die übers Internet gemobbt wurde. Das haben dann damals auch die Täter mitbekommen und ja, mich praktisch auch zur Zielscheibe gemacht. Und ich habe damals relativ wenig Unterstützung bekommen seitens der Schule. Es ging sogar zur Polizei und da gab es aber auch wenig Unterstützung. Und im Nachgang habe ich dann gesagt, okay, da muss ich etwas tun und habe dann ja eine eigene Initiative, eine eigene Beratung für ja, betroffene Kinder und Jugendliche gegründet, aus der später eben auch ein gemeinnütziger Verein, der Cybermobbing Hilfe e.V. wurde, der heute eben auch ja, Beratung für Betroffene anbietet, aber auch Aufklärungsarbeit leistet. Das ist in der Tat nicht eine. Ja, aus persönlicher Betroffenheit, wa? Naja, warum nicht? Ja, gut, aber ich meine, er meint ja gerade selber, dass das nicht so gut funktioniert hat. Mhm. Und jetzt berät er andere Leute, oder wie? Ich weiß nicht. Und auch das Mobbing ist aber wieder so ein Fall, wo ja, es das Digitale gar nicht braucht. Also Ja. Mobbing findet halt auch in der Schule statt, nach der Ja. Schule, in der Stadt, keine Ahnung. Also es ist so, dieses sich fokussieren auf eine Form von einer Verhaltensweise, aber überhaupt nicht gucken, wo kommt denn die Verhaltensweise an sich selber her? Ja, weil in den Schulen stoppt man das komischerweise nicht, weil man da eventuell vielleicht die falschen Leute am Revers nehmen Das ist mal müsste. wieder das, was Medium verantwortlich gemacht wird. Ne? Ja. Naja, das ist, machen sie in Ermangelung, wie soll man sagen, anderer Möglichkeiten, da jemand zu greifen oder so. Oh, Weil irgendjemand bestrafen und versuchen wollen zu unterbinden, tun das wollen sie auf jeden Fall. aber in den Schulen könnten die doch jeden Tag Leute greifen, die mobben, wenn sie wollten. Also. Tja, da siehst du mal, wie das so ist mit dem Einfluss, mit dem pädagogischen. Ne? Da habe ich jetzt schon ein paar Mal dran gedacht, so dass da auch mit Ja, den aber warum Pädagogen mal genau jetzt? sagen könnten, wie man das jetzt eigentlich machen soll mit den Jugendlichen im Freibad oder so zum Beispiel. Ja, aber die haben Ja, halt oder im überhaupt Freibad, keine genau. Ideen. Warum kümmert man Keine Ideen. sich nicht um die echten Fälle, sondern geht hierhin und konstruiert Straftatbestände, wo eigentlich gar keine sind? Ja, vielleicht damit man eine hohe Lösungsquote ausweisen kann am Ende, wenn man ganz viel Pillepalle aufgelöst hat, ne? Und Ja, oder weil aufgespürt halt hat. vielleicht Internetmobbing eher eine Sache ist, die eine andere Klientel macht, als das in den Schulen und den Schwimmbädern. Und Natürlich. man gerne dieser Klientel in den Schulen und Schwimmbädern nicht an die Karre fahren würde, weil das einen Schatten auf die eigene Regierungspolitik werfen würde. Ja, ich glaube, so geopolitisch muss man da aber nicht denken. Selbst wenn es diese Leute nicht geben würde. Und auch von Frauen geht das auch viel aus. Dieses ganze Zeug mit diesem sozialen Ausschließen und so. Das ist ja Ja, nicht da nur. stehen sich die Geschlechter sicher nichts nach. Ja, und die Frauen machen das ja gerade als Strategie, ne? Also, weil sie ja nicht so sehr auf das Körperliche gehen können. Meinst du das hier bei den Netzgeschichten oder im Freibad? Ne, dieses soziale Ausschließen halt von irgendwelchen Leuten. Ja, das könnte man in beiden Fällen beobachten, ne? Wenn du sagst, irgendwie, dann wird jetzt Ausweiskontrolle und sowas gemacht. Das ist auch eine Art von Versuch auszuschließen, entsprechende Leute. Ja, gilt anscheinend auf beiden Applaus wert. Ebenen. Magst du konkret erzählen, welche Hilfsangebote bietet ihr und auf welche Art und Weise kann man euch erreichen? Ja, wir haben tatsächlich So. eine anonyme Beratungsplattform für Kinder und Jugendliche, an die man sich wenden kann. Das heißt, man kann sich da ja, anonym anmelden, seine Anfrage an uns formulieren und erhält dann eben innerhalb von maximal 24 Stunden auch eine persönliche Antwort und eine persönliche Ansprechpartnerin oder einen persönlichen Ansprechpartner zugewiesen. ja, von dem man dann auch möglicherweise langfristig begleitet wird. Wir haben vor allem erstmal ein offenes Ohr, aber geben auch konkrete Tipps und Ratschläge, ja, wie man damit umgehen kann. Vielen Dank. Genau. Carla ist hier auf dem Podium, die eher die wissenschaftliche Perspektive vertritt. Du hast schon bei der Bertelsmann Stiftung vor allem zur Algorithmenethik geforscht und hast jetzt eben den Bereich digitalisierte Gesellschaft bei der Mercator Stiftung unter dir. Magst du einmal erzählen, welchen Projekten du dich aktuell widmest? Genau, also ich würde selber nicht sagen, dass ich jetzt die Wissenschaft vertrete, aber wir fördern viele Partnerinnen und Partner, die aus der Wissenschaft kommen und eben auch aus der Zivilgesellschaft und die sich sehr breit mit demokratierelevanten Aspekten der Digitalisierung beschäftigen. Und mit Blick auf die hier angesprochenen Themen wäre mir noch einmal wichtig zu betonen, dass es natürlich toll ist, dass anscheinend ein sehr, sehr großer Anteil der Jugendlichen, zumindest derjenigen, die an der TINCON teilgenommen haben, sagen, sie wollen selber was an ihrem Verhalten verändern und sehen sich in der Verantwortung. Aber es haben ja auch einige gesagt, die Politik und die Plattform selber müssen was machen. Und viele unserer Partnerinnen und Partner arbeiten genau daran, nämlich die Strukturen zu verändern. Denn sich selber schlau zu machen, wie geht man mit Desinformationen um, wie kann man selber verantwortungsvoll das Internet benutzen, das ist gut. Aber solange wir Netzwerke haben, die ihre Geschäftsmodelle damit verknüpfen, dass sich Hass, Gewalt, Desinformation systematisch stärker verbreiten, ist das alles sehr, sehr schwer, diese Individualverantwortung auch real umzusetzen. Es ist überhaupt nichts, gar nichts in Wirklichkeit. Ein paar Leute kriegen sich mal ab und zu irgendwo in die Haare oder so. Das ist auch alles. Und die machen hier wieder den Umbau des Internet, das denn notwendig wäre, daraus. Das ist auch eine Frechheit auch. Ja, die Mercator-Leute, die Leute aus der Wissenschaft fördern. Wir beschäftigen ohne Ende Leute damit und so weiter. So wie Kübra, Kübischei und so. Fehler zu finden und dann irgendwie Umbauvorschläge zu machen, das ist total überflüssig. Über jeden Zweifel erhabene. Alle beschäftigen Selbstbeschäftigungstherapie, Arbeitsstellen. Über jeden Zweifel erhabene Menschen wie Kübra, Kübischei sind da in der Wissenschaft beschäftigt und kümmern sich darum, dass wir nichts mehr im Internet lesen, was ihrem Kram dazu widerläuft. Ja, genau. Und das muss auch automatisiert passieren durch irgendeine Software, weil sie es irgendwie nicht alleine klicken möchte oder so. Ah, echt. Zu setzen. Und wir wissen seit einigen Jahren, auch wenn die Beforschbarkeit der Plattform sehr, sehr schwer ist, dass es diese systematische Verknüpfung gibt. Es gab vor 2 Jahren einige Dokumente, die durch eine ehemalige Mitarbeiterin von damals noch Facebook, mittlerweile Meta, geleakt wurden, interne Dokumente. Ja, und das hat uns sehr gefallen und das fanden wir alle prima, weil dann können wir jetzt sagen, wir müssen jetzt alles durchregulieren, damit ihr arme Schafe hier nicht mehr von den Wölfen hier unterspült werdet. Die machen wahrscheinlich solche Regeln, die sind dann so kompliziert und für den Algorithmus und so, dann dauert das alles wieder nur noch länger im Internet. Die ganze Kiste wieder langsam von. Ja, die gezeigt haben, dass auch die Plattformen selber wissen, dass ihre algorithmischen Systeme zum Beispiel dazu führen, dass jungen Menschen, die nach erstmal Infos zu zum Beispiel gesunder Ernährung suchen, dann systematisch von dem Algorithmus Inhalte vorgeschlagen bekommen, die beispielsweise Magersucht auch promoten. Und diese toxische Wirkung auf unter anderem junge Menschen, aber auch teilweise auf demokratische Strukturen, die Verbreitung von Desinformationen, ist den Plattformen seit Jahren bekannt. Das ist unter anderem durch diese Verbreitung der Dokumente bekannt geworden. Und was darin auch klar wurde, ist, dass es auch durchaus technische Maßnahmen gibt, das zu verändern, es zumindest einzuschränken. Und dass es aber auf einer hohen Führungsebene in diesen Konzernen Menschen gibt, die am Ende, wenn es um die Abwägung geht, Cash oder Demokratie und Menschenrechte. Verschwörung. Das ist seit Jahren bekannt. Da war die Verschwörung der Leute im Dunkeln. Ein paar ganz mächtige, ganz oben verschworen. Ja, genau. Und es liegt überhaupt nicht dran, dass Menschen nun mal halt dazu neigen, wenn sie in größeren Zahlen auftreten, miteinander in Streit zu geraten über gewisse Dinge. Ja, und vielleicht auch, dass sie irgendwelche Dinge verbieten oder ausklammern möchten, die ganz knapp neben Dingen liegen, die sehr erlaubt sind und sehr gängig. Mm. Ne? Ja, und dann dass Dinge, die die als Desinformation bezeichnen würden, halt auch nicht falsch sind, in keinster Weise. Ja, oh, aber Sachen, die sie als offensichtlich richtig strukturell und tralala dahinstellen, nämlich totaler Quatsch sind. Und das nämlich die Desinformationen sind. Ich habe das doch gemeldet. Wieso ist das denn jetzt nicht verboten? Ja, ja. Leute sich doch häufig für das Geld entscheiden. Ich glaube aber, dass wir im Moment in einem wirklich historisch ganz besonderen... Ja, was, ne, dass die Menschen leiden, gibt uns Macht mal wieder. Oh, ja, sie wissen es, sie wissen die Probleme, aber sie entscheiden sich leider für das Geld. Meine Güte, ey, Mercator Stiftung GmbH, ja. Zeitpunkt genau. Leben, weil die Politik lange dieses Thema auch verschlafen hat und wir jetzt aber kürzlich auf gerade europäischer Ebene, wo ja viel zu diesen Themen entschieden wird, ein neues Gesetzespaket haben, den Digital Service Act und den Digital Market Act, der den Republika-BesucherInnen wahrscheinlich bekannt sein wird. Und da sind einige wirklich wichtige Änderungen drin, auch tatsächlich Kinder- und Jugendschutz ist in dem Artikel, der sich auf die Risiken von Plattformen bezieht, explizit aufgeführt. Die Behörde, in der du ja auch Teil bist, Lukas, ist auch mit für die Durchsetzung des DSA zuständig, können wir vielleicht später nochmal drüber reden. Und da sehe ich eine enorme Chance, auch weil ein wichtiger Aspekt des Digital Service Act die Beforschbarkeit der Plattform ist. Also es gibt verschiedene Projekte, die versuchen, Transparenz reinzubringen. Wie hängen denn eben die Algorithmen zusammen mit diesen Phänomenen? Einer unserer Partner, Algorithm Watch, hat das zum Beispiel im Kontext der Bundestagswahl in Deutschland versucht. Denen wurde dann von Facebook aber mit einer Klage gedroht, sodass sie leider dieses Forschungsprojekt abbrechen müssen. Und der Artikel 40 im Digital Service Act verlangt eben, dass eine Beforschbarkeit zukünftig besser möglich wird. Wie das in der Praxis umgesetzt wird, ist noch zu klären und gar nicht so einfach. Aber das macht mir sehr viel Hoffnung und ich hoffe, dass wir darüber heute auch ein bisschen reden können. Das ist aber, wenn ich das mal sagen darf, doch wieder mal eine wahr gewordene Verschwörungstheorie. Ne? Denn so 5 Jahre ungefähr ist es her, dass das rumging, dass es hieß, die Zensur wird jetzt doch eingeführt im Internet. Das läuft dann aber über Verbraucherschutz. Und das ist genau der Verbraucherschutz, der da jetzt durchgesetzt wird. Ne? Verbraucherschutz, Jugendschutz, Kinderschutz. Unmöglich, ne? Aber ja. Dass wir in einer Vorbesprechung gesprochen hatten, du hattest gesagt, Technologie ist nicht neutral. Also zum Thema Algorithmenethik und AI-Bias. Gibt es da konkrete Projekte, die du gerade nennen magst oder Forschungsergebnisse? Also ich glaube, das gilt für Technologie grundsätzlich immer, dass sie gut und schlecht sein können. Auch soziale Netzwerke, wurde ja angesprochen, haben unglaubliche Chancen, können Vernetzung fördern, können auch Diversität fördern. Ganz viele Jugendbewegungen, MeToo oder auch Fridays for Future, wären gar nicht möglich ohne soziale Netzwerke. Aber ja, wieso? Ich denke, du willst weniger Desinformation haben, Mädchen. Entscheide dich doch mal. Jetzt hast du da gerade 2 wunderbare Desinformationskanäle genannt. Als positives Beispiel. Tja. Wie gesagt, die Strukturen beeinflussen dann eben auch die negativen Seiten. Mit Bezug auf KI ist es ja, wird es allen gerade sehr, sehr deutlich. Im Kontext ChatGPT vor allem die Verbreitung von Desinformationen, aber auch beispielsweise mit der zunehmenden Verbreitung von Bilderkennungssystemen, die wir zum Beispiel mittlerweile in all unseren Smartphones haben, wo man sieht, dass diese Systeme zum Beispiel sehr viel besser darin sind, weiße Menschen zu erkennen als schwarze Menschen, Frauen weniger gut erkennen als Männer. Ja, da habt ihr es wieder. Na. Ja, sag ich ja, das war doch auch so. Die Fotografie, was Abbildung von Licht ist, was irgendwo auf den Sensor fällt. Erkennt Menschen mit dunklerer Haut schlechter als Menschen mit hellerer Haut. Wegen Licht. Es ist strukturell, es ist Rassismus. Ja. Das ist die einzige Erklärung. Und Projekte, die wir konkret fördern zu dem Thema, ist zum Beispiel eines mit der Gesellschaft für Informatik, die verschiedene Unternehmen unterschiedlicher Größe, Startups, genauso wie auch große Tech-Unternehmen zusammenbringen, um zu diskutieren, wie KI-Ethikrichtlinien, von denen es mittlerweile mehrere 100 Stück gibt, eigentlich in die Praxis umgesetzt werden können. Also was braucht es dafür in Tech-Unternehmen für neue Rollen, für neue Prozesse? Wer muss dabei in der Entwicklung und im Einsatz eigentlich eingebunden werden? Das wäre so ein Projekt. Wer muss da eingebunden werden? Ganz viele Leute von der Mercator Stiftung mit Gramsci-Studium wahrscheinlich. Anderes ist die eben schon erwähnte Organisation Algorithm Watch, die vergleichbar mit eben Foodwatch nur für algorithmische Systeme sich dafür engagieren, mehr Transparenz in diese Themen reinzubringen, Fallbeispiele aufzuarbeiten, aber auch ganz konkret Lösungen zu entwickeln. Das wären so ein paar Beispiele, die ich nennen kann. Ja, da will man wohl keine Transparenz reinkriegen. Ja, Alexander, du hast es heute vielleicht etwas schwerer hier auf dem Podium oder generell auf der Republika als Vertreter von Meta. Du bist da der Public Policy Lead. Erzähl doch einmal gleich kurz. Ja, das ist erstmal stimmt alles nicht. Jugendschutz, ne? Und so weiter, was ihr da macht. Ich möchte kurz eine Zahl mitbringen, die hier auch als Fun Fact der Brand 1 und Republika-Zahlen an dem Durchgang plakatiert ist. Der Umsatz von Meta-Plattformen im Jahr 2021 waren 118 Milliarden Dollar und davon im Geschäftsbereich personalisierte Werbung auch in 2021 114 Milliarden. Also das heißt eben, wie Lisa auch schon gesagt hatte, ne, wir zahlen mit unseren Daten und ihr macht da sehr viel Cash mit. Inwiefern ist es dann ein sicherer Raum für Jugendliche? Ja, vielen Dank. Also gerade zu dem Stichwort personalisierte Werbung. Zunächst mal, personalisierte Werbung ist per se nichts Schlechtes, sondern sie hilft eben auch unseren NutzerInnen, die Inhalte, auch die Werbeinhalte zu sehen, die ihren Interessen entsprechen. Aber ganz konkret, weil wir heute über Kinder- und Jugendschutz reden, nicht erst seit DSA, sondern schon seit einer ganzen Weile kommerzialisieren wir die Daten, die personalisierten Daten von Kinder und Jugendlichen nicht, denn Kinder und Jugendliche können mit Werbung auf unseren Plattformen nicht nach ihren Interessen getargetet werden. Und wie gesagt, nicht erst seit es eine gesetzliche Verpflichtung werden wird, sondern diesen Schritt sind wir federführend in der Branche schon vor einer ganzen Weile gegangen. Aber um nochmal den größeren Bogen zu machen, nachgezogen, die das eben angesprochen, das Internet bietet gerade für Kinder und Jugendliche ganz, ganz viele Möglichkeiten, viele neue Möglichkeiten, sich auch zu verwirklichen. Gerade Instagram spielt dabei eine sehr, sehr große Rolle. Ich kann meinen Interessen folgen, ich kann Communities finden, Communities bilden mit Gleichgesinnten, zum Beispiel auch LGBTQIA oder zu Veganen. Ja, er weiß genau, was die Leute da hören wollen. Ja, aber wirklich, super. Er weiß genau, was sie hören wollen. Sag mal, zur Sache. Werbeansage von Facebook, oder wir sind so geil. Ja. Wir sind so geil. Wir sind noch geiler als TikTok. Das ist voll gut. Jetzt durch, ne? Machen das sie ist selber voll immer gut so für junge Leute. Da können die, wir haben gewohnt über Jugendschutz gesprochen. Jetzt kommt ihr mit LGBTI. Ja, genau. Können Sie sich schon mal die Papi-Maske angucken. Weil das ist ja alles überhaupt nicht jugendschutzrelevant, ne? Das kein bisschen. Veganismus, zu Ernährung, zu all den Themen, die mich als Jugendliche interessieren, finde ich gleich. Und Veganismus war das eben, wo ich mittendrin gestoppt habe, ne? Das ist auch ganz wichtig, ja. Weil es ist ja auch egal, was die Leute in ihren Körper reinpacken, ne? Das ganze Fleisch ist ja eher als nur Gift. Daher. Ja, das hat es jetzt aber auch bei der Datendiskussion verloren. Oder bei der und da meinte sie vorhin ja noch irgendwas von wegen Essstörungen und so. Aber den Leuten von früh bis spät erzählen. So. Veganismus. Ja, dass sie sich auf so eine Mangelernährung da umstellen sollen, das ist alles ohne Probleme, ohne weiteres machbar. Ne? Gleichgesinnte und kann mich da austauschen. Und das sind eben ganz neue positive Aspekte, die durch soziale Medien da sind, die es vorher noch nicht gab. Aber, und das ist ganz wichtig, das kann natürlich nur funktionieren, wenn unsere NutzerInnen sich auch sicher fühlen auf unserer Plattform. Und das ist für uns das alleroberste Ziel. Wir haben zum einen unsere Richtlinien, die besagen, was ist denn, welche Inhalte sind auf Internetplattformen, sind bei Instagram, sind bei Facebook erlaubt. Die gehen oftmals weit über das Gesetzliche hinaus. Viele Dinge, die auch nach deutschem Recht nicht strafbar sind, und da insbesondere im Bereich Mobbing, sind wir da in so einer Grauzone, sind bei uns auf der Plattform aber verboten. Da sind wir auch sehr dankbar, dass es da seit einer Weile auch Rechtssicherheit gibt, dass der Bundesgerichtshof... Da würde ich sagen, es ist aber nicht so einfach, dass sowas zu kontrollieren oder so. Weil es umstritten war, ob wir das überhaupt dürfen. Darüber hinaus, Stichwort Algorithmen, nicht alles, was erlaubt ist, zeigen wir den NutzerInnen auch proaktiv an. Gerade Instagram basiert ja viel darauf. Zum einen habe ich natürlich die Möglichkeit, Accounts zu folgen, Creatoren zu folgen, die Themen vertreten, die mich interessieren, meinen Freunden in Verbindung zu bleiben. Aber auch proaktiv, basierend auf meinen Interessen, werden mir Inhalte ausgespielt. Und da haben wir die sogenannten Empfehlungsrichtlinien, die ganz viele Inhalte, die eigentlich erlaubt sind, aber dann auch nochmal davon ausnehmen, dass wir sie proaktiv empfehlen. Zum Beispiel gerade, wenn Sie obwohl sie jetzt keine Grenze überschreiten, weil es ist zum Beispiel erlaubt, sich bei uns darüber auseinanderzusetzen, über Ernährung, über gesunde Ernährung, auch wenn es um Magersucht geht. Wir erlauben auch Jugendlichen, das basiert auch auf Experten, mit denen wir uns austauschen, wir erlauben Jugendlichen, sich dazu auszutauschen im positiven Sinne. Wir erlauben aber nicht, das irgendwie gut zu heißen. Und das ist eben genau die feine Grenze, die zugegebenermaßen nicht ganz einfach zu finden ist und die auch ein bisschen, ja, man schauen muss, wo genau liegt sie denn. Aber zum Beispiel diese Inhalte, selbst wenn sie erlaubt sind, würden wir niemals proaktiv jemandem ausspielen, basierend auf unseren Empfehlungsrichtungen. Das erfordert aber trotzdem eine ganze Menge Kontrolle, oder nicht? Haben wir dann ganz viel. Das erfordert eine ganze Menge Kontrolle und es ist ja im Prinzip Arbeit auch, das alles zu kontrollieren, also es ist richtig Manpower-Einsatz. Ja, also ich denke mal, dass im Bereich Magersucht gibt es bestimmt ein paar Begriffe, die du da irgendwie shadowbanden, ja, okay, kannst. Dass, aber dann dass unterscheiden, ob sich jemand unterhält oder es lobt, so, das ist schon schwierig automatisch. Ja, automatisch vielleicht schon, ja. Aber wenn das dann irgendwer meldet oder so, dann nimmst du es halt weg. Okay, dann kann es sein, dass du nur auf Meldungen eingehen, das ist natürlich richtig, ja. Ja. Viele Sicherheitsfunktionen, zum Beispiel im Bereich Mobbing, Lukas, du hast es eben angesprochen, da arbeiten wir auch mit Expertinnen, mit Organisationen, aber auch mit Kindern und Jugendlichen direkt zusammen, um uns Feedback zu holen. So haben wir zum Beispiel eine Funktion, die nennt sich Einschränken, die ermöglicht es, jeder kennt wahrscheinlich das klassische Blockieren, dann ist die Person einfach blockiert, aber das führt dann vielleicht dazu, dass ich von der Person auf dem Schulhof erst recht gemobbt werde. Und mit der Funktion Einschränken kann ich das so machen, dass die Person gar nicht merkt, dass sie von mir blockiert ist. Sie kann dann weiter unter meinen Posts irgendwas kommentieren. Das würde bei mir zum einen selbst nicht mehr angezeigt werden, das würde versteckt werden. Und auch andere könnten es nicht mehr sehen. Das heißt, die Person... Ach ja, da könnte dann also irgendein Aktivist hingehen, irgendeine Scheiße erzählen, diese Funktion nutzen und danach alle einschränken, die darunter seinen Scheiß richtig stellen. Und dann hört sich das an, als hätte er einen Haufen Klackhöre gehabt, die alle sagen, ja, das hast du super ausgedrückt. Das ist ja eine tolle Funktion. Ja, und niemand sieht es und niemand weiß es. Und das hilft der Demokratie genau ganz wie bestimmt. Facebook, Mann. Ja. Oh, wir drücken uns vor dem Konflikt. Ja, ne, aber er redet von Mobbing, aber im Endeffekt wird diese Funktion ja so halt nur im Bruchteil verwendet. Und wir alle kennen noch die Blocklisten aus Gamergate-Zeiten und so. Das ist ein politisches Tool, mit dem man Leute halt auch, ja, die Plattformen will, also das, was sie immer machen wollen. Ach, ja, aber gut, er ist ein Werbefuzzi, was soll's. Feedback dafür, weil oftmals ist es ja auch was, das sich dann aufschaukelt. Und genau das wird damit verhindert und gleichzeitig merkt die Person aber nicht, dass sie eigentlich eingeschränkt ist. Und das ist nur ein Beispiel von vielen, wie wir versuchen, gerade in den Bereichen für Kinder und Jugendliche ein sicheres Umfeld zu gestalten. Wir haben eben gesehen, auch Datenschutz, ein ganz, ganz großes Thema. Da arbeiten wir dran, zugegebenermaßen, das ist auch für uns eine Reise, aber wir wollen viel transparenter werden in den Möglichkeiten, zum einen, wie nutzen wir die Daten, aber auch, wie kann ich selbst gestalten, wie die Daten genutzt werden, welche Möglichkeiten habe ich, zum Beispiel mein Profil privat zu schalten. Alle Kinder und Jugendliche, die sich bei Instagram anmelden, werden per Default auf ein privates Profil geschaltet. Das Profil ist nicht öffentlich, wird nicht öffentlich anderen angezeigt, sondern eben nur meinen Freundinnen und Freundinnen. Auch da arbeiten wir ganz eng mit Jugendlichen zusammen. Ich war selbst vor ein paar Wochen in Brüssel auf einem Design Jam, nennen wir das, wo wir mit Jugendlichen zusammengesessen haben, mit Schulklassen aus ganz Europa, und mit denen gemeinsam an diesen Funktionen, an den Transparenzfunktionen gearbeitet haben, wie sie denn aussehen können, dass sie auch möglichst, es geht ja nicht darum, die nur anzubieten, sondern am Ende sollen sie auch wirklich genutzt werden. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Weg. Da sind wir auf dem Weg. Aber das ist doch ein Teufelskreis. Wir haben auf der einen Seite Kinder und Jugendliche, die in den Schulen bis zum Erbrechen indoktriniert werden von postmodernen Lehrkräften. Und dann haben wir hier solche tollen Camps, wo diese indoktrinierten Jugendlichen dann zu diesem Mann gehen und sagen, was wir wollen, sind mehr Regeln, mehr Verbote, mehr Regierung, mehr Politik und weniger irgendwie Freiheit und Privates. Das ist ja ein toller Kreis. Ja, und dann können wir uns ja auf einiges gefasst machen. Ja, mir kommt das hier so vor, als würden die zum ersten Mal sich miteinander unterhalten. Letztendlich, das Wichtigste ist viel eben auch noch, am Ende müssen wir wissen, wie alt sind denn unsere NutzerInnen. Das ist, glaube ich, für die gesamte Branche im Internet eine der größten Herausforderungen der aktuellen Zeit. Denn es ist mit einfach einer Ausweiskontrolle, das brauche ich auf der Republika, glaube ich, nicht zu erzählen. Das funktioniert nicht immer und hat auch viele Nachteile. Wir experimentieren zum Beispiel mit einem Gesichtsselfie, das man hochladen kann und dann anhand von Gesichtsmerkmalen anonymisiert, ohne dass Rückschlüsse auf die Personen möglich sind, das Alter zu verifizieren. Am Ende glauben wir aber... Ich glaube, das wird fehlschlagen. Also da werden sie dann vielleicht sehen, ob es ein kleines Kind ist oder so. Aber zum Beispiel, wenn du dir den da anguckst, auf der rechten Seite von Drop House. Also ich glaube, kein Algorithmus würde jetzt wissen, dass der jetzt über 18 ist. Ne? Ja, schwer zu sagen. Ja. Weil es eben auch die ganze Branche betrifft. Nicht jede einzelne Plattform, nicht jeder einzelne Dienst sollte eine Altersverifizierung vornehmen, sondern das ist eigentlich was man auch nochmal überlegen muss, ob das nicht auf Level des App Stores oder des Geräts am Ende erfolgen muss. Und ich glaube, da wird auch noch viel Diskussion erfolgen müssen mit der Politik in den nächsten Monaten und Jahren. Apropos Politik, danke Alexander. Lisa, gibt es da etwas, was du spontan an Alexander oder Meta weitergeben würdest, wo du als jetzt auf deutscher oder auch auf europäischer Ebene gerne noch weiter in den Dialog gehen würdest? Oder auch gleich regulieren? Genau, also das mein ganzes Programm, das schaffen wir jetzt nicht, aber ich kann ja mal zwei, drei Sachen antippen. Also weil Sie jetzt gerade gesagt haben, wir wollen dann noch viel, viel transparenter werden. Ich bin jetzt ja auch schon eine Stunde hier und war unter anderem an dem Stand von dem wirklich großartigen Netzwerk gegen Hass und Hetze im Netz. Und die haben ja auch noch mal eine ganze Reihe von Forderungen mitgegeben und die haben mich zum Beispiel darauf aufmerksam gemacht, dass in dem Digital Services Act das zwar drinsteht, was du eben gesagt hast, nämlich dass für die Wissenschaft ne, da jetzt was geöffnet wird, aber dass eben die Organisationen, die ich eben getroffen habe, nämlich NGOs und zum Beispiel freie Journalisten, dass das für die nicht gilt. So. Also es gibt nicht diese allgemeine Offenheit, sondern es gibt nur die Offenheit für die Wissenschaft. Und es ist ja jetzt schon so, dass beispielsweise, wir haben das ja alle mitbekommen, ja, ich meine, ja, das sind jetzt nicht Sie, Lisa, es geht hier um Geschäftsgeheimnisse. Es geht hier um den Code, von dem diese Leute leben. Du kannst doch nicht erwarten, dass Facebook jetzt hingeht und seine ganze Codebase für Hinz und Kunz mit einem Presseausweis aufmacht. Dann muss man auch wollen das für eine Welt sein. Sie ihr Rezept öffentlichen. Ja, und jetzt beschwert sie sich gleich über Twitter und die haben das ja gemacht. Die haben ja den Code offengelegt. Mhm. Ja, weil Elon Musk ein Spinner ist, ansonsten passt er ihnen doch wieder nicht. Ich meine. Das stimmt nicht. Also, ich kann da jetzt auch nicht, ja gut, die Leute essen gerne gut. Und deshalb müssen jetzt alle Spitzenköche auf der Welt und auch die, was weiß ich, wir müssen auch das Cola-Rezept kriegen und das Heinz-Ketchup-Rezept und die Mischung von Kernel und das muss jetzt alles offengelegt werden, damit die Leute endlich kochen können. Es geht doch nicht, dass die Restaurants die Leute abzocken und Geld von denen wollen, wenn die Chicken McNuggets haben wollen. Wo hört denn das auf? Wir brauchen eine Gemeinschaftsküche. Da gibt es einen leckeren beigen Brei. Der ist vegan und aus, wenn du Fleischbeilage willst, kriegst du eine Kakerlake dazu. Wer braucht denn diesen ganzen Unsinn? Legt endlich die Rezepte offen. Gott, Wirtschaft. Twitter. Ist kein Wunder, so, dass die Wirtschaft am Stock geht. Blau in diesem oder nicht Land. Blau, ja, die Verifikation oder Nicht-Verifikation. So. Und offenbar ist es jetzt so, dass anders als noch vor 2, 3 Jahren, da wurde rund um die Bundestagswahlen, da wurde ja nochmal geguckt, ne, inwieweit hat es tatsächlich dezidierten Angriff, sozusagen Reinspülen von Bots und so weiter, von ausländischen Nachrichtendiensten oder wie auch immer gegeben. Oh. So, da war es noch möglich, von entsprechenden NGOs und anderen da rein. Ja, und die Feststellung war, es war nichts mit irgendwelchen Bots. Social Boots. Ja. Und ja, Angriffe. Und die Angriffe, die sind da auf dem wunderbaren Stand, auf dem du gerade warst. Da sind die NGOs, die Frontorganisationen und irgendwelchen Geheimdiensten flüstern dir ins Ohr. Hatten den Film Hackers mit Angelina Jolie gesehen? Er benutzt nur Sonderzeichen, das muss ein Freak sein. Das ist aber eine neue. Das ist nicht mehr. Das ist nicht mehr Fuck You Goethe Teil 3. Das ist Lisa. Nee, man kann ja zu jedem Anlass der Frau Giffen-Film in den Mund legen. Der. Reinzuschauen oder teilweise war es möglich. So inzwischen ist das offenbar nicht mehr möglich, weil es eben mit doch drastischen Kosten verbunden ist. Ne? Das ist eben nicht mehr umsonst. Und mit Zora Twitter habe ich jetzt gerade gehört, irgendwie ein Abrufen von 1.000, die man ja braucht für so eine repräsentative Umfrage, kostet allein schon 40.000 Euro. So, ja? Und das ist nur für einen einmaligen Akt. So, also dieser Punkt, dass Sie es gerade gesagt haben, das wird jetzt alles viel, viel transparenter. Und im Digital Services Act sozusagen ermöglicht uns das. So, das ist jetzt jedenfalls mein Wissen von vor einer, ne, sozusagen jetzt nochmal neu aktualisiert, ist wohl nicht ganz so. Das Zweite ist, das Thema Schutz im Netz finde ich wirklich wichtig, weil ich habe ja gesagt, wir bewegen uns alle drin und es ermöglicht ganz viel, aber es ist eben wichtig, dass wir eben Hass und Diskriminierung im Netz tatsächlich irgendwie in den Griff bekommen. Und das ist momentan nicht der Fall. Und insbesondere nochmal für Kinder und Jugendliche, es gibt noch andere vulnerable Gruppen, aber gerade für Kinder und Jugendliche sollte es eine Selbstverständlichkeit sein. Und dass die Debatte um die Altersverifikation im Jahr, keine Ahnung, 30 des Internets, ja, immer noch ein bisschen so ist, das stimmt, das müsste man eigentlich mal machen. Aber das kriegen wir technisch nicht hin. Ja, so. Bei einem Internet, also beim Thema Digitalisierung, wo alles geht, ja, so KI und so weiter, das kriegen wir irgendwie nicht hin. Das finde ich nicht befriedigend. Und deswegen ist mir das tatsächlich wichtig, da was hinzubekommen. Natürlich mit Datenschutzstandards, aber es muss auch funktionieren. Und deswegen habe ich auch im Zusammenhang mit der Debatte, die wir jetzt ja haben, zu CSAVO, wo mir ganz wichtig ist, dass wir die Privatsphäre schützen, dass auch private Chats nicht kontrolliert werden dürfen. Aber trotzdem finde ich, ne, das ist ganz zentral wichtig, dass wir da auch Jugendschutzdinge einziehen. Und ich finde, das wäre jetzt mal tatsächlich eine Gelegenheit, eine Altersverifikation zu bauen, ja, die funktioniert. Und das ist wirklich mein dringender Appell, dass sich dazu alle zusammensetzen. So, meine ursprüngliche Idee war mal... Ja, und sie gibt ihrem Sohn dann das Handy, damit er Clash of Clans spielen kann. Wir kriegen das trotzdem. Ja. Genau. Wir brauchen unbedingt ich mache die Sperre eben raus. Ja. Kannst du dir was kaufen? Genau, und der hält das dann alle 30 Minuten in ihre Richtung, damit es entsperrt wird. Tatsächlich nicht bei jedem einzelnen Anbieter, sondern vielleicht gibt es da ja eine zentrale Stelle vielleicht auf europäischer Ebene. Sie haben jetzt gesagt, Geräte bezogen. So, ich möchte jetzt gerne operativ darüber diskutieren und nicht mehr nur, ne, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht. Sondern ich glaube, wir müssen da sehr, sehr zügig zu einer entsprechenden Lösung kommen. Und das andere, was mir wichtig ist, was ja auch gerade läuft auf europäischer Ebene, ist die KI-Verordnung. So. Insgesamt finde ich ja, ist gut, dass wir uns inzwischen darauf verständigt haben, als erstes sind tatsächlich die Anbieter in der Pflicht, weil die wissen am besten, was sie tun. So, und die wissen auch am besten, ne? Aber das ist das KI-Verantwortung verschrieben. Einmal, ja, die Firmen sollen gefälligst das vernünftig machen, oder? Nehmen so, Sie bitte dreimal täglich eine halbe KI Wasser. Aber nicht auf nüchternen Magen. Immer schön vorher was essen. Nicht Gutes passiert. So, deswegen Ihnen erstmal die Aufgabe zu geben, ihr müsst schauen nach Risikoprofilen, ja, so, wo gibt es ein hohes Risiko und müsst das entsprechend nachweisen und müsst dann gegebenenfalls Schutzfunktionen einbauen, finde ich erstmal den richtigen Ansatz. Auf der Republika gibt es ein hohes Risiko, bitte Schutzfunktionen einbauen. So, und darauf kommt dann sozusagen das Thema Aufsicht. So, aber auch bei der, KI. Wie ist das denn? Kann man das nur in der digitalen Welt oder könnte man auch in Freibädern solche Schutzfunktionen anbringen oder im Görlitzer Park oder wo auch immer? Ins Freibad muss ich ja irgendwann nächste oder so, ne? Online anmelden. Ja, weil guck mal, in diesen Freibädern, da gibt es körperliche Opfer. Im Görlitzer Park gab es ganz schrecklich körperliche Opfer. Es werden Menschen niedergestochen und wir diskutieren hier mit viel öffentlichem Geld unterfüttert darüber, dass jemand PTSD. Ja, Chantal Dieter genannt hat. Ja, aber also, da können wir doch nichts machen. Aber diese Hassrede im Internet, die können wir doch nichts, wie nichts können wir die doch verschwinden. War das nicht lassen. So, dass wir denen irgendwie Geld geben, damit sie die Sicherheit für uns garantieren? Warum kümmern sie sich dann nicht um die Sachen, die wirklich bedrohlich sind für uns? Ich verstehe das nicht. Das ist so ein bisschen, als würden sie hier Probleme beackern, die gar keine sind, damit sie sich um die anderen nicht kümmern können und hinterher behaupten können, sie seien total beschäftigt. Ja, man kümmert sich um das, was man lösen kann, ne? Ist doch klar. Was man nicht lösen kann, dann braucht man sich auch nicht kümmern. So, weiß nicht, so lieber Gott, hilf mir das ertragen oder so. Und werden die anderen Dinge auch von alleine verschwinden. Vielleicht, ne? Wenn man die Welt an sich ein bisschen guter macht, besser macht. Das ist doch genauso wie diese Leute, die irgendwelche Trans-Leute da angehen. Das sind ja alles diese Emma-Leser, ne? Und wenn wir jetzt die Emma verbieten, so? Dann sind die weg. Und die anderen, das sind Görlitzer Park und so, die sind Diskriminierungsopfer. Und wenn wir jetzt endlich die Diskriminierung mal entscheiden, dass die jetzt mal wegkommt, was wir ja schon lange wollen, dann sind die auch friedlich. Dann machen wir höchstens noch eine Doku drüber. Oder die Drogen legalisieren, die verkaufen. Das wäre doch auch eine Idee. Ja. Es geht ja nicht um die Drogen, sondern ich weiß nicht, hast du das mitgekriegt, was da passiert ist? Da ist ein Pärchen überfallen, zusammengeschlagen worden und dann haben mehrere Männer die Frau vor den Augen ihres Freundes missbraucht, also vergewaltigt. Und ich verstehe halt nicht, wie können wir immer noch über so eine Pillepalle hier reden, den ganzen Tag? Solange solche grauenhaften Sachen in unserer Hauptstadt passieren. Und die anderen Dinge sind verboten zu besprechen, Mars. Du kannst ja nicht besprechen und dann ein Video draus machen, das läuft nun mal nicht mehr. Ja, es kommt ja jetzt auch immer mehr raus, dass offensichtlich halt narrativ schädigende Vorkommnisse inzwischen gezielt verschwiegen werden. Wir werden das am Sonntag sicher in einigen Artikeln haben, unter anderem. Ach, das läuft auch bei der SPD auch seit 30 Jahren so. Das ist Feminismus sind nur hart, aber fair. Da haben sie schon gesagt, warum machen sie denn die Statistiken dann auch so blöd, dass man nichts rauslesen kann oder so zur SPD? Nee, aber es gibt im Moment Fälle wie diese Sache im Görlitzer Park, die ist nur rausgekommen, weil ein Polizist das Schweigegebot des Senats gebrochen hat. Genauso kam jetzt raus, dass in irgendeiner süddeutschen Stadt war jetzt eine Veranstaltung im Juli und da ist es halt auch wieder zu den üblichen Ausschreitungen von den üblichen Verdächtigen gekommen und die Stadt hat sich entschieden, obwohl Polizisten verletzt worden sind und so weiter und so fort, das unter den Teppich zu kehren und man hat nichts davon gehört. Also es ist nicht nur so, dass halt hier aus der Mücke der Elefant gemacht wird, der uns ablenken soll, sondern es wird über den Elefanten noch ein schönes Tuch drüber gehängt von den Medien im Gleichschritt mit der Exekutive, die wiederum von der Legislative gesagt bekommt, bitte haltet das unterm Teppich. Also es war in Berlin wohl so, dass die gesagt haben, man müsse halt auf die Minderjährigkeit der Tatverdächtigen Rücksicht nehmen. Ja, es ist halt auch so. Deshalb dürfte man da keinen öffentlichen Fahndungsaufruf und keine Personenbeschreibung machen. Nach so einer grauenhaften, abartigen, barbarischen Tat, das noch verschweigen zu wollen, damit kein Riss in dem Gemälde entsteht und so. Ich finde das alles nur noch abartig, unmenschlich. Ja, wenn man Polizist erzählt, dass bei solchen Vorfällen dann ja gerne so am nächsten Tag, wenn der Ärger ein bisschen verraucht ist und dann hat man den Täter gekriegt oder so, gestellt, dass dann die Anzeige zurückgezogen wird. Weil die Leute dann sagen, ach ja, ist ja jetzt hat sich auch erledigt und ja, das scheint aber jetzt nicht relevant Kindheit zu sein. Gehabt und so weiter, ne? Ja, in dem Fall wird das wohl nicht relevant sein. Aber was, dass wir überhaupt ein Land haben, in dem 14-Jährige solche Taten begehen. Dem, was oder? Ich gehört habe, also ich habe jetzt nicht gehört, dass sich da einer verquatscht hat. Ich habe jetzt eigentlich gehört, dass das jetzt rausgekommen ist, weil da jetzt ja der Prozess beginnt, weil die jetzt die ersten festgenommen worden sind. Also ich habe gelesen, dass es eine Weisung vom Berliner, also es war Tichy, dass es eine Weisung vom Berliner Senat gab, das unter der Decke zu halten. Ja, auf jeden Fall. Vor allem nichts über diese Tatverdächtigen zu sagen, obwohl halt eben nicht alle minderjährig waren. Abzuschließen ist es ja im Endeffekt vor allen Dingen so, wenn sie sich jetzt beschweren über irgendwelche Fake News und solche Geschichten und Desinformation, so Sachen, Verschwörungstheorien, von vornherein den Eindruck zu erwecken, dass irgendwelche Dinge halt klein gehalten werden, hilft da sicherlich enorm, ne? Dass sich die Leute da nicht von früh bis spät denken, was passiert hier wahrscheinlich alles, wovon ich überhaupt nichts mitbekomme. Ne? Also ja, die lassen halt nur Sachen weg, das ist ja nicht richtig fake, ne? Ja, aber so entsteht das ja gerade, dass die Leute halt in jeden Scheiß glauben, den man ihnen dann erzählt. Was sie ja davon ausgehen, wenn sie das noch nicht gehört haben oder so. Oder dass die halt auf alle Sachen, die irgendwie rauskommen, die dann nochmal 10 nehmen, um dann irgendwie zu denken, so, das ist wahrscheinlich die wirkliche Zahl, die wir haben oder so, weil. Auf die kritischen Stimmen zu den Themen klebst du halt immer schön Aufkleber drauf. Dies hier ist vom russischen Staat finanziert. Dies hier Genau. ist unbekannt. Dies hier wird von was weiß ich wem. Das hier ist, das wiederum ist eine Quelle des sauberen öffentlich-rechtlichen Fernsehens. Die ist glaubwürdig. Buh. Ist dann ja eben auch wiederum die Frage der Umsetzung. Hass, so, da haben wir jetzt das rechtliche Instrumentarium nachgeschärft. Da ist noch im Vollzug das eine oder andere Thema. So, aber beim Thema diskriminierungsfreies Internet, ich glaube, da ist schon noch einiges zu tun. Ja? So, nicht nur in Bezug auf Frauen, aber gerade auch in Bezug auf Frauen, auf alle möglichen vulnerablen Gruppen. Und das ist in der Zeit, wo KI. Es gibt keine fucking vulnerablen Gruppen. Was sind alles Menschen, Lisa? Die sind alle mal mehr oder weniger vulnerabel, je nachdem, wie sie sich gerade fühlen und wie ihre Lebenssituation ist. Lisa, du nervst. Ja, vulnerable heißt halt, wir kümmern uns jetzt um die. Na, das ist ja im Endeffekt das Ding. Wir, die Das sind die Superschlauen. Leute, die wir designiert haben. Diese Leute, die wir ganz zufällig, die alle nach unserem Lied tanzen, das sind die vulnerablen Gruppen und die müssen geschützt werden. Und alle Bösen da draußen wollen denen Böses und deswegen muss der Staat sich mit aller Macht gegen die Mehrheitsgesellschaft stellen. Ja, wir nehmen halt alle in die Geh weg, Pflicht. Lisa. Also, Fiesen wollen ja nicht, diese Egoisten, die alle nur an sich selbst denken. Gemeinwohl. Was ich eben schon gesagt habe, beschleunigt das Negative auch, also einfach das, was da ist, lernt. Und wenn es eben voller Diskriminierung ist, das eben auch verstärkt lernt, so dass wir da schnell hinkommen müssen, dass wir das stoppen. So. Und da würde mich mal konkret interessieren, inwieweit Sie derzeit schon an entsprechenden Lösungen arbeiten, dass das gestoppt ist. Carla, willst du vorher ergänzen? Du hast ganz viel auch bei Alexander. Dass das gestoppt ist. Ja. Mitgeschrieben, als konkrete Kann ich gerne Aspekte. machen. Also ich habe mir drei Punkte nochmal aufgeschrieben, die ich zu meinem ersten Punkt zu den Strukturen, an denen wir was ändern müssen, noch ergänzen würde. Das zweite ist der Punkt der wirksamen Durchsetzung und der Opferunterstützung. Es gibt jetzt auch hier frisch vorgestellt auf der Republika vor 2 Tagen auf dem Boot durch die Gesellschaft für Freiheitsrechte einen Entwurf, noch bevor das Justizministerium selber einen machen konnte, für das neue digitale Gewaltschutzgesetz. Und dabei geht Machen konnte, ja. Oder vielleicht nicht wollte. Irgendeine NGO schreibt Gesetz, ein super tolles Meinungsfreiheitseinschränkungsgesetz und schreibt Freiheit drauf und mit Netzsperren und so und Ich sagt, habe mich auch gerade gefragt, auf welche hurra. Weise wir daran verdienen, das in der Mercator-Stiftung holen. Weil darum wird es so wahrscheinlich nicht gehen am Ende irgendwie, ne? Nee, Sie, es geht keine darum, Ahnung. dass es halt, dass es ja verdienen insofern vielleicht, dass sie mehr Spenden von ihren Händlern kriegen aus dem Ausland oder so. Mutmaßlich. Ja, es Aber. hat das, ich finde es mit diesem ESG nicht auch zu tun und so, dass alle auf Linie schön gebracht werden müssen. Naja, es ist Und da halt so müssen ein. die helfen, die damit die Gesetze zu finden und zu schreiben. So kommt mir das vor, ne? Weiß ich nicht genau. Also Ja, irgendeine die sind Motivation jetzt suche ich nur da eine noch. GmbH und keine AG oder so. Und das Problem an diesem ESG-Ding ist halt eben, dass es halt irgendwo ein Faktor ist, aber du kannst eigentlich nicht bestimmen, wie stark und bei wem und so weiter. Was voraus einer Gehorsam ist und einfach nur, na, Ja, also weiß man nicht es ist genau, halt ne? schwer, das immer zu sagen, so, ja, an dieser Stelle liegt es jetzt am ESG oder so. Das ist halt, kann man eigentlich nicht machen. Na, Ja, nur ich das. frage mich eben nach der Motivation solcher Stiftungen wie der Mercator. Ich meine, Stiftung hat die nicht irgendwie eigentlich ehrenhafte GmbH. Aufgaben oder so. Ja, Die versuchen heißt sie nur zu verfolgen. Stiftung. Ja. Das ist Das ist die keine Stiftung. Mercator Stiftung GmbH, ist Ach das. so. Das ist einfach nur ein Nee. Name von denen. Ohne Angst, Mercator ja. Stiftung. Ja, ist Das ist ja richtig, gerade das ja. Geile bei denen, deswegen hebe ich das ja immer so hervor. Ja, klingt schon mehr nach einer Betrugsmasche oder so, ja. Oder einem Versuch, naja. Ja, für mich klingt das nach Frontorganisation von irgendwas. Irgendwelche Leute Geld reinpumpen, damit die dann so eine Scheiße hier veranstalten. Und ob diese Leute, also die halt. Ja, mich erinnert das an diese Anrufe, die der Holger Kreimeier sich immer hat geben lassen von irgendwelchen Zeitungsverkäufern und so weiter. Und die haben sich auch mal mit solchen komischen Namen gemeldet. Hier Deutsche Rentenversicherung AG oder so. Ne? Die sind wahrscheinlich gar nicht gibt, die Firmen. Und vielleicht auch so gar nicht zugelassen würden. Mercator Stiftung GmbH scheint ja noch okay gewesen zu sein. Aber es klingt eben, wie gesagt, nach so einer billigen Abzugklitsche. In meinen Ohren. Naja, ich glaube, die machen halt einfach Politik, gesellschaftsspaltende Politik, die sie entweder selber geil finden oder die Leute, die da Geld reinstecken, halt eben wollen. Ja, das machen sie bei Bertelsmann auch schon länger, ne? Ja, Opfern von Hass und von... Ja, da kommt sie ja auch her, von Bertelsmann hat es ja zum Anfang gesagt. Die haben ja mit ihren Studien und so auch sicher einiges an Einfluss schon Gewalt, ausgeübt. Das leichter zu machen, sich dagegen zu wehren, indem sie sich direkt an die Plattformen, die da in der Verantwortung stehen, wenden können, auch in extremen Fällen sogar Account-Sperren beantragen können und wo vor allem auch vorgesehen ist, dass diese Personen sich an nicht kommerzielle Beratungsstellen wenden können. Auch auf diesem Boot der Gesellschaft für Freiheitsrechte saß Ricarda Lang, die als eine junge Frau, die politisch sehr stark in der Öffentlichkeit steht, natürlich enorm viel Hass abbekommt. Sehr stark, sehr emotional. Ja, das ist auch absolut alles, was man über die sagen kann, weil irgendwelche Leistungen oder so hat die ja nicht vorzuweisen. Na, das ist ja wortwörtlich das Einzige, was man über die sagen kann. Das, was man nicht mehr sagen darf, wenn man sonst kein Konto mehr hat. Ja, das auch. Aber dass sie eine junge Frau ist, die gesellschaftlich politisch ist. Ja, aber das Problem ist doch auch wieder, hier wird einfach nicht in Frage gestellt, dass diese Frau auch provoziert und polarisiert. Das wird einfach nicht gesehen, dass man halt, dass jeder von den Sprüchen, in die ablässt, eine Provokation für einen Großteil der Bevölkerung ist. Und auch, dass man ihre politischen Ansichten nicht teilen braucht und deswegen kein Frauenfeind ist, weil sie nicht die Vertreterin des Frauseins ist in der Politik. Auch wenn sie das vielleicht selber so sieht. Emotional geschildert hat, was das auch mit ihr macht, wie viele junge Frauen sie erlebt, die sich auch deshalb aus dem Netz zurückziehen und die natürlich nicht die professionelle Unterstützung haben. Ja, wie die Dame, die sich selbst Tugendfurie nennt und die auch auf dem Boot war, ja. Vielleicht so wie die. Hat sie sich zurückgezogen? Nach TikTok oder wie war das? Naja, also die saß da immer noch in dem Boot. Man hört nichts mehr von der, genauso wie von der anderen, von Aufschrei. Aber keine Ahnung. Aber was hat die gemacht? Die hat bei der Piratenpartei gegen alle möglichen Leute gehetzt, zum Beispiel gegen Ali Utlu damals. Das war einer von den Redelsführern, als sie da auf den losgegangen sind. Das ist ja auch nicht ohne. Die hat sich auch selber Tugendfurie genannt, als hier so Retourkutsche auf diesen Spruch vom Bundespräsidenten damals, der ja meinte, das wäre ein Tugendfuror, der da stattfindet. Ach so. Da hat die sich ja Tugendfurie genannt. Ja, super Idee. Ich bin dagegen. Haben die sie als Spitzenpolitikerin erfährt. Und deshalb ist es enorm wichtig, dass Personen eben auch diese Form von Unterstützung bekommen, dass sie nicht selber diesen ganzen Prozess durchlaufen müssen. Und das auch das steht in dem Gesetzesvorschlag drin, soweit ich weiß, in dem von der Bundesregierung noch nicht, dass darunter auch solche Äußerungen fallen, die sich nicht an ein einzelnes Individuum richten, sondern allgemein Volksverhetzung. Aufrufe zur Gewalt gegen besondere Personengruppen. Ja, also getrenntes Strafrecht für getrennte Leute. Ne? Sowas wie Hashtag Kill All Men, meinst du so? Nee, das ja nicht. Das ist ja nach unten treten und so. Ja, wie man möchte, sie die Sprache so anpassen oder so hinbiegen, verbieten, was auch immer, dass Leute nicht von alleine in den Sack hauen und sagen, ich habe keine Lust mehr auf die Diskussion. Das ist aber ein Anspruch, ey. Das wird aber ziemlich streng sein, glaube ich. Ja, vor allem mit einer Generation von Leuten, die halt schon ein Nein oder ein können wir das vielleicht anders machen, als tiefste Beleidigung auffassen. Ja, es ist vor allen Dingen halt so, das ist jetzt schwierig, dass sie gucken halt auf die Sachen und sagen, es gefällt uns alles nicht. Das ist ja das übliche Ding, ne? Ja, genau. Ja, aber sie sagen ja gleichzeitig auch, mit den Leuten, die diese Sachen vorgeschlagen haben, sprechen wir gar nicht, weil das sind hier bitte Word of the Week einsetzen. Halt. Ja, das ist zumindest die Art, auf dieses Verkaufen. Ne? Wir haben halt einen Rechtsstaat und der Rechtsstaat ist weg. Und das sind dann so Leute wie dieser Adam Tose, der dann sagt, der Rechtsstaat schützt das Eigentum. Und sie ist halt so eine, die sagt, der Rechtsstaat schützt hier irgendwie die Meinung der Leute über Ricarda Lang. Na? Und können wir das nicht irgendwie, können wir da nicht ein Gefälle reinbauen? Können wir nicht den armen Gruppen hier irgendwie ein Sonderrecht einräumen? Wenn ich überlege, wie viel Scheiße sich Helmut Kohl anhören musste über seine Physiognomie, von Birne über all diese Sachen. Und der hat halt eben nicht mit der Wimper gezogen, der wusste ganz genau, dass das am besten nach dem Prinzip, was scherzt die Eiche, wenn sich die Wildsau daran schubbert, abläuft. Ja? Aber der hat es doch eine gewisse noch den Leuten da. Ja, das ist aber egal. Das müssen Sie jetzt, das ist ja, ich weiß, das ist schwierig, die subjektive Meinung über Helmut Kohl aus dem Beispiel auszublenden. Das geht für manche Leute auch gar nicht, weil sie in der Schule nicht gelernt haben, wie man irgendwie wirklich kritisch denkt, sondern nur so eine pseudokritische Denkweise von der kritischen Theorie gelernt haben. Aber es ist nun mal so. Norbert Blüm ist immer klein gewesen. Egal, wo jemand was über Norbert Blüm sagen wollte, er hat immer auf seine Körpergröße angespielt. Und so weiter und so fort. Das sind aber halt echte Politiker gewesen, die gesagt haben, das interessiert mich nicht, ich mache meine Arbeit und die Leute sollen meine Arbeit beurteilen. Wenn einer meint, ich wäre halt zu klein oder zu fett, ja, soll er machen, aber leck mich halt am Arsch. Ja, vielleicht sind aber auch mehr Medien eingestiegen mittlerweile. Also beim Kohl waren das ja immer nur einige wenige, sagen wir mal. Oder ja, manche Leute haben sich dann eben auch wieder in vernünftigen Inhalten gewidmet. Und bei dem Laschet haben sie zum Beispiel ja doch sich ja von fast gesammelter Mannschaft sozusagen drauf gestürzt, dass er mal gelacht hat oder so. Der hat da schon eben schlechtere Karten gehabt, obwohl er natürlich auch nicht der Typ ist, der so das aussitzt und stur ist und das kommt noch gut an oder so wie der Kohl. Ne? Es ist natürlich eine Typfrage, aber ja, die Methoden sind auch nicht besser. Und das eben auch mitzudenken, nicht nur gegen eine einzelne Person, sondern sehr stark diskriminierende Aussprüche gegen Gruppen, dass die eben auch darunter fallen. Das ist ein zweiter wichtiger Punkt. Der dritte ist, ich merke, auch gerade wenn ich mit noch jüngeren Leuten rede, dass ein Riesenproblem in dieser Diskussion ist. Wir reden immer über Regulierung, wir reden über die Risiken und dann kommt man aber immer irgendwie an den Punkt, dass man sagt, ja gut, aber es gibt halt im Moment nur diese Plattform, wo soll ich denn sonst hin? Als Twitter von Elon Musk übernommen wurde, haben wir es alle ein bisschen probiert mit Mastodon. So richtig hat es nicht geklappt in der Breite. Das heißt, das ist ein Punkt, wo ich einfach glaube, ich habe da auch noch keine Lösung. Aber da müssen wir in Wissenschaft. So richtig hat es nicht geklappt. Und das ist ja gerade das, was ihr gar nicht regulieren könnt, weil es sich jeder so selber aufbauen kann. Und oh Wunder, da hat man ja ziemlich unschöne Dinge entdeckt auf Mastodon, weil nämlich auch die Leute, die eben sinistre Absichten haben, solche Plattformen super finden und die haben sich dann da halt Bildmaterial geschickt, für das man eigentlich in den Knast gehört. Und zwar in großem Umfang, weil es halt schlechter kontrolliert ist als oder kontrollierbar ist als X oder Threads. Wissenschaft in Zivilgesellschaft, aber auch vor allem in der Politik durch Bereitstellung von Mitteln, auch durch Regulierung auf einer beispielsweise kartellrechtlichen Ebene dafür sorgen, dass sich auch Alternativen durchsetzen können, die andere Geschäftsmodelle haben, die gegebenenfalls auch gemeinwohlorientiert sind, damit wir eben nicht immer nur in so einer reaktiven Haltung. Wie stellt sie sich das denn vor? Wie stellt sie sich das vor? Wir machen ja, oh, sehr gutes Stadtbild. Wir machen jetzt ARD/ZDF-Twitter auf und das muss so gepusht werden, dass es genauso viele User hat wie Twitter, sonst ist es nicht gerecht. Oder was hast du gerade gesagt? Das reicht eher, dass wenn die Firmierung auf G gegeben wäre, umgemodelt. Also gemeinnützig, das heißt. Mercator.net. Weniger Kater. Ja, mehr Kater, weniger Mercator. Das hat vorhin schon jemand im Chat verlangt. Vielleicht ist halt schade, dass die DDR nicht mehr existiert, sonst hätte man da so ein ganz gutes Labor gehabt, um zu schauen, wie man sowas implementieren kann, wenn die Leute nicht weg können. Damit wir eben nicht immer nur in so einer reaktiven Haltung sind. Und mit Blick auf die KI-Verordnung noch ein Zusatz. Gestern wurde eine Session auch angeboten von einer ehemaligen Kollegin von mir, von der Bertelsmann Stiftung und von einem meiner jetzigen Mitarbeiter zum Thema KI-Standardsetzung. Na, was meint ihr, kennt man die Leute? Seid ihr bereit für die Session? Ich bin bereit für die Session. Ein großes Problem bei der KI-Verordnung, wo viele gute Dinge drinstehen, ist, dass die wirklich spannenden Entscheidungen, zum Beispiel, was macht eigentlich Fairness mathematisch aus, gar nicht in dieser Verordnung festgelegt werden, sondern 2 plus 2 ist 5. Technische Standardsetzungsprozesse, an denen vor allem einzelne große Unternehmen sind. Wer da nicht drin sitzt, sind Startups, sind auch viele KMUs nicht da und ist vor allem auch die Zivilgesellschaft nicht. Und daran zu arbeiten, zum Beispiel, was die Politik da machen könnte, ist darüber nachzudenken, Stipendien zu verteilen an Zivilgesellschaft, damit die auch die finanziellen Ressourcen haben, sich daran zu beteiligen. Das ist, glaube ich, was ganz wichtig ist, dass wir es auch mitnehmen. Gebt uns Geld! Gebt uns Geld! Menschen leiden! Und gebt das Geld aber nur denen, die zu der Zivilgesellschaft gehören. Das ist schlimmer als das Patriarchat zwischen die Zivilgesellschaft, habe ich das Gefühl, weil die existiert inzwischen wirklich in all ihren Stiftungen und Unterstiftungen und gemeinnützigen GmbHs und gewinnorientierten GmbHs. Wenn sie wenigstens für vernünftige Inhalte vertreten würden. Ne? Aber gut, sie machen natürlich das, was der Staat von ihnen möchte, eigentlich auch wieder so gesehen. Sollten sie dann natürlich auch bezahlt werden. Vielen Dank. Was übrigens mein Haus schon macht, ist derzeit KI-Projekte für gemeinwohlorientierte Akteure zu unterstützen, auch Unternehmen. Wer das noch nicht weiß, ne, gerne nochmal melden, aber das machen wir, ja, weil uns das tatsächlich. Jetzt mal antworten da den Metamann. Es wird da auch in gewisser Weise auch eine breitere Aufstellung, ne, eine Gegenmacht, eine Pluralität jedenfalls herstellen. Eine Gegenmacht. Das Bundesministerium für Familie, Frauen, Senioren und Jugend ist die Gegenmacht in der KI. Für das Gemeinwohl. Ja, toll. Mit dem Angriff BMF SFJ wird das alles in Ordnung kommen. Alexander, willst du auf konkrete Punkte eingehen? Dann hast du jetzt die Chance. Ansonsten mach dich auch gerne bereit. Hier sind fest installierte Mikros. Ich sehe eins links. Ich glaube, rechts ist auch eins für Fragen. Dann würden wir auch gerne hören, was würdet ihr hier gerne mit dem Panel diskutieren? Ich dachte, er dürfte sich nochmal gegen die Form bewähren. Ich würde gerne auf den Punkt Altersverifizierung nochmal eingehen, weil also wir sind sicher nicht an der Stelle, dass wir sagen, das geht nicht, sondern wir sind dran. Wir sind sogar, glaube ich, führend in der Branche, auch an innovativen Lösungen zu arbeiten. Zum Beispiel, was ich eben gesagt hatte mit diesem Gesichtsselfie. Das ist ein Anbieter, der nennt sich Yoti aus Großbritannien. Wir sind der erste Social-Media-Anbieter, der das einsetzt, der damit experimentiert. Yoti ist übrigens von der KJM in Deutschland für Jugendmedienschutz zertifiziert worden, auch und von der FSM als Stellen. Und das ist nur ein Mittel. Wir setzen auch in der Tat künstliche Intelligenz ein, um jugendliche NutzerInnen zu identifizieren oder zu identifizieren, wenn NutzerInnen über ihre Altersangabe die Unwahrheit gesagt haben. Ein Beispiel, wenn mir alle meine Freunde zum 16. Geburtstag gratulieren, ich aber angegeben habe, ich bin in Wirklichkeit 24, ist das zum Beispiel ein starkes Signal, dass möglicherweise ich nicht das richtige Alter angegeben habe. Insofern, das halten wir schon nach. Moment mal. Eine Frage, Herr Facebook. Was ist mit Migranten in dem Fall? Kann man Migranten zumuten, dass eine KI ein Gesicht von das Bild von ihnen macht und dann rausfindet, wie alt sie sind, wenn man ihnen noch nicht das Handgelenk vermessen darf? Haben Sie sich über dieses Loophole schon mal Gedanken gemacht? Wie viele Leute dann auf einmal ihre Unterstützung verlieren werden in Deutschland. Richtig, ist das ganz heikel. Ja, man hat uns erklärt, das wäre ein Eingriff in die körperliche Selbstbestimmung. Ja, das macht ja aber nichts, weil es führt ja nur dazu, dass dann die Instagram-Seite erstmal auf privat gestellt wird. Das geht schon. An dieser Stelle braucht es auch Regeln, die für die gesamte Branche gelten. Da braucht es auch die Unterstützung der Politik, nicht nur in Deutschland, insbesondere auch auf höherer Ebene in Europa, weil wir sind eine internationale Plattform und das sind Fragestellungen, die müssen international gelöst werden. Es gibt von der Kommission in Brüssel den Ansatz zu dem Code of Conduct on Age Appropriate Design, bei dem wir uns auch beworben haben, in der Altersgruppe, in der Arbeitsgruppe mitzuarbeiten, um ganz konkret diese Standards auszuarbeiten, um die Lösung zu erarbeiten und dann auch umzusetzen. Wir warten hier stetig auf die, dass es endlich losgeht in Brüssel. Auch da als Wunsch kann ich das jetzt schon mal mitgeben, das auch nochmal zu unterstützen, das nochmal zu fördern, dass da die Arbeit vorangetrieben wird. Weil ich glaube, hier muss die gesamte Branche was machen. Wir sind dazu bereit, wir sind da committed und wollen uns da einbringen. Könnten Sie sich dann auch noch mehr Transparenz bei der DSA-Richtlinie vorstellen? Beim Digital Services Act, darüber hatten wir eben gesprochen, da haben Sie jetzt gesagt, Sie wollen noch mehr Transparenz. Ich hatte jetzt geschildert, ne, genau, dass es doch noch eine eingeschränkte Transparenz ist. Genau, also das Beispiel war jetzt von Twitter, da kann ich jetzt relativ wenig zu sagen. Also wir haben in der Richtlinie selber. Die Richtlinie selber sieht ja vor, dass eben diese Transparenz, diese Offenheit nur der Wissenschaft gegenüber gewährt wird. Diese Einblickmöglichkeit. Also am Ende ist es immer eine Abwägung, auch die Daten der NutzerInnen, zum einen für die Wissenschaft zu öffnen, anonymisiert ist das eine, aber die Frage ist, inwiefern dann darüber hinaus andere Organisationen damit arbeiten können. Also es ist am Ende immer ein Abwägungsprozess. Wir versuchen auf jeden Fall mit der Wissenschaft stärker zusammenzuarbeiten. Wir haben da ein eigenes Programm gestartet, um das zu machen auch und das auch wirklich umzusetzen. Wir sind da auch committed bei den Verpflichtungen im DSA und genau. Okay. Ich führte die ganz großen Fragen, wie Carla aufgeworfen hatte, wie könnte ein gemeinwohlorientierteres Internet aussehen, das gibt es auch so lange, seit es die Republika gibt. Diese Lösung werden wir nicht finden und wer allein schon auf Elternabenden die Diskussion macht, können wir statt WhatsApp bitte Signal nutzen. Es ist unfassbar schwierig, von kommerziellen Riesentankern auf andere gemeinnützigere Optionen zu wechseln. Vielleicht habt ihr konkretere Fragen als die ganz großen Bögen, dann gerne vorne an die Mikros oder per Handzeichen. Ich sehe nichts, kann auch nicht sein. Aber gut, dann machen wir weiter. Wir machen danach noch ein Media Meetup, oder das um 16.15 Uhr auf dem Balkon stattfinden wird. Da wird auch außer dem Podium noch Julia Kläuber dazu stoßen. Und ich hatte mit ihr da vorhin darüber gesprochen, über das Internet auch als demokratischer Raum. Ich weiß nicht, ob du noch für das Bündnis für junge Generationen noch einige Worte wechseln willst. Und was sie erwähnt ist, welche Metriken nutzen wir denn eigentlich? Es kann ja immer nicht die Klicks, die User, Verweildauer und so weiter sein. Was gäbe es denn, was ein Erfolg sein kann, um zum Beispiel auch Demokratiestärkung zu nutzen? Also Maria Exner gestern auf einer Diskussion hatte gegenüber dem öffentlichen Rundfunk erwähnt, vielleicht ist es auch Wählerbeteiligung, dass öffentlich-rechtliche Sender dann erfolgreich sind, wenn sie zu einer höheren Wählerbeteiligung zum Beispiel in regionalen Sendern führen. Fand ich einen sehr spannenden Ansatz. Ich weiß nicht, ob ihr da auch Ideen habt, welche Metriken jetzt vom Tausender-Klick und so weiter weggehen. Wo könnten wir auch metrisch vielleicht andere Standards setzen, um Parameter im Internet zu ändern? Genau, und ansonsten generell zum Thema vielleicht noch Demokratie stärken im digitalen Raum. Das ist aber schon wieder viel Gefasel, würde ich sagen. Ne? Also Metriken, so wie können wir, das erinnert mich so ein bisschen an die Bundesjugendspiele und an so Sachen, so bloß kein Wettbewerb. Ja. Es kann doch hier nicht darum gehen, wer die erfolgreichsten sind und so, sondern es muss doch darum. Was ist denn das Metriken? Wie viel POC haben heute meine Plattform benutzt? Oder wie viel Alphabetmenschen? Oder das sind, glaube ich, die Metriken, die ihnen vorschweben. So halt die üblichen Diversity, Equity, Inclusion Sachen. Und ja, alles, was mal genannt werden muss, ne? Aber das hat doch keine Substanz im Endeffekt. Wir sehen doch. Beteiligung fand ich auch gut. Aber dann der Erfolg des öffentlichen Rundfunks daran gemessen, wie viele Leute die Grünen wählen oder wie. Das wäre sogar eine Metrik, die da passen würde. Ich kann mal anfangen. Ich glaube, dass das so eine schwierige Frage ist, weil eine Metrik funktioniert ja nur, wenn man ein klares Ziel hat. Und wenn das Ziel, so wie im Moment, ist, dass die Menschen besonders viel, besonders lange auf der Plattform bleiben, weil das heißt mehr Geld, dann kann man das sehr einfach messen. Für mich ist ein demokratisches oder ein gemeinwohlorientiertes Internet aber, dass im Endeffekt sehr viele verschiedene Ziele existieren können und dass auch Nutzerinnen und Nutzer das selber festlegen. Also für mich sollte ein gemeinwohlorientiertes Internet mir als Nutzerin sehr viel mehr Personalisierung ermöglichen, als es gerade möglich ist. Egal ob über Suchmaschinen oder über sogenannte soziale Netzwerke reden. Ich möchte dann entscheiden können, wie stark ist es eigentlich personalisiert. Teilweise geht das ja schon bei manchen, dass man sagt, ich will einfach nur die Timeline chronologisch, ist meistens nicht so interessant, ich will ein bisschen personalisieren, ich will ein bisschen mehr. Heute bin ich im Mode, mir eher Unterhaltung anzugucken. Jetzt will ich mal mehr Gott, oh Gott, oh Gott, und das sind die wichtigen Fragen, oder ja, was? Das sind die fucking wichtigen Fragen, dass ich mir das in grün oder blau machen kann auf der Suchmaschine. Heute möchte das ich sind die Fragen. Verpassen, so. Heute möchte ich bitte keine Tiervideos sehen. Oder was? Ja, du musst ja vorher eine ordentliche Auswahl treffen. Das ist euer Internet, oder was? Mann. Ja, wahrscheinlich wollen die so eine riesige Klickliste, wo du dann einfach sagen kannst, das möchte ich nicht sehen und das finde ich doof. Alte weiße Männer, Heteros, das, Kindererziehung, ja, Wettbewerb. Die haben da gerade von Demokratie gesprochen und Gemeinwohl und so ein Kram. Jetzt kommt sie mit mehr Personalisierung. Ist komisch, ne? Ja, aber so denken die Leute wahrscheinlich wirklich. Wenn die Demokratie hören, denken die sich, ach, genauso wie ich das haben möchte, wird das dann. Das denken die sich wahrscheinlich wirklich. Ich glaube, das ist wirklich in deren Köpfen drin. Demokratie ist, wenn das so ist, wie ich und meine Freunde das wollen. Dass meine ganzen komischen Schlagwörter dann plötzlich vereinbar sind miteinander. Zivilgesellschaft. Ja, zu viel Gesellschaft. Ich muss sehen, die so ein bisschen meiner Meinung entsprechen und dann anderen vielleicht mal was komplett außerhalb meiner Blase liegt. Und da mehr Personalisierung zu ermöglichen, halte ich für total wichtig. Und was die Metriken angeht, kann es zum Beispiel auch sein, dass ich mal als Nutzerin sage, boah, im Moment hänge ich viel zu viel am Handy rum, ich möchte eigentlich mein Handy weniger nutzen. Da gibt es schon so erste Versuche. Dann fucking nutz es weniger! Ja, und ich meine... Nichts von alleine, gar nichts kann ich alleine. Ich weiß nicht, wie das bei Android ist, aber beim iPhone kannst du diesen Fokusmodus einstellen und dann gibt das Ding kein Pieps mehr von sich. Ab einer gewissen Uhrzeit. Ich kann auch sagen, wann Schlafenszeit ist und dann und all diese Sachen. Ich verstehe nicht, was hier genau... Vielleicht hat sie länger nicht mehr auf dem Telefon geguckt oder so. Aber das sind doch alles... Wir reden doch hier gerade von... Also erst, wie der Mama gesagt hat, erst werden hier die großen Begriffe geschwungen. Und jetzt geht es um die Hintergrundfarbe des Bildschirms. Das ist einfach Unsinn. Und welche Metriken? Ich kann doch heute schon überall sagen, ich will personalisierte Werbung, ich will keine personalisierte Werbung. Ja. Ich gebe Daten frei, ich gebe Daten nicht frei. Aber das ist nicht für das Gemeinwohl. Die einen nicht einloggen lässt, bestimmte Zeit und so weiter. Klappt immer so mittelmäßig, ist meine eigene Erfahrung. Aber das könnte man eben auch direkt in Plattformen integrieren, dass man so Zielvorgaben macht und dass die Metrik im Endeffekt dann von der einzelnen Person abhängt. Habe ich das Ziel erreicht, was ich wollte? Habe ich weniger soziale Netzwerke genutzt? Das heißt, Internet soll sich gefälligst komplett um mich drehen, als wenn es diese App nicht alle schon lange gäbe. Die irgendwelche Lebenshilfe-Dings beim Rauchen abgewöhnen oder sonst was helfen. Ich meine, aber das hat doch alles nichts mit dem. Es ist Republika. Ich sollte einfach meine Erwartungen nicht zu hoch hängen. Aber das ist doch jetzt ein guter Standbild. Sie fasst sich ans Herz und guckt gen Himmel. Aber ich meine, das impliziert doch eigentlich auch schon wieder, dass sie überhaupt nicht weiß, was Impulskontrolle ist. Ich meine, es gibt noch viel gefährlichere Sachen, als irgendwie zu oft auf Reddit sein. Es gibt Alkohol da draußen. Wenn du davon genug irgendwie über eine Zeit lang getrunken hast, wirst du den auch nicht mehr los. Also, wie ist da die Metrik? Gibt es da den, für? Oder muss das dann auch erstmal gemeinwohlorientiert machen? Ja. Also wenn wir gemeinwohlorientiert werden, dürfte es eigentlich gar keinen Alkohol mehr geben, weil wollen ja nur die Firmen Geld mitverdienen und es schadet ja den Menschen. Ja, aber da ist doch so viel Steuer drauf. Das ist doch gemeinwohlorientiert. Dann machen wir einfach auch Steuern auf Social Media. Jeder Post kostet jetzt 50 Cent. Das wäre was, glaube ich, für die Leute. Also für die Grünen und die SPD und die FDP wäre das auf jeden Fall gut. Ja. Ja. Das ist so ähnlich wie die Mautgebühr fast verdoppeln für LKWs. Dann überlegt man sich dreimal, ob man da provoziert und das dann gelöscht wird. Hassrede kostet dann 19% statt. Für Hassrede brauchst du Twitter Blue. Nee, X Blue. Heißt das noch Blue? Ich weiß es. Das ändert sich einfach so schnell. X Blue. Am Ende ist die Frage, sind die NutzerInnen zufriedener? Geht es ihnen besser, wenn sie das Internet nutzen? Haben sie das Gefühl... Ja, Mädchen, ja, das ist genau das, was dich abhängig macht von dem Ding. Dieser ja, das ist ihre Vorliebe. Was würde sie machen, wenn sie keine Schildchen hätten, die ihr sagen, was sie tun soll oder wo sie hin soll? Den Leuten besser. Das ist genau der Grund, warum diese Netzwerke aufsteigen und wieder fallen und so, weil die Leute halt dahin gehen, wo sie Bock drauf haben und wo sie meinen, dass sie dann da das beste Erlebnis haben. Die besten Funktionen. Ja, Hu war ja ein gutes Beispiel sozusagen. Die haben ja das ja gemacht mit dem ausgesuchten Content, den wir vorher nach guten oder vermeintlich guten Artikeln und sowas gesucht. Qualitativen Journalismus und die Leute haben dann aber irgendwann wohl den Trichter gekriegt, dass sie da auch irgendwie nur gefärbte Informationen kriegen und dann lieber wieder selber was gesucht und so. Ja, also. Sind die User innen sind ja auch Nachteile zufriedener? Ja, müssen wir sie mal rausschicken. Wenn es kalt ist, sind sie wahrscheinlich innen zufriedener. Ich habe da eine gute Idee. Wir sollten so ein Ding bauen, wo so Leute das anbieten können, was sie gut finden und dann. Die Leute, genau. Die das dann gut finden, die holen sich das dann. Und wir nennen das dann Markt oder so. Wäre das nicht was? Am besten wäre das, wenn du so ein Handy machen würdest für diese komplett ohne irgendwas. Und du musst aber anklicken, was du haben willst. Und dann geht doch, das auch an. Das wäre doch gemeinwohlorientiert, oder? So ein, womöglich, so ein Markt. Ja. Wie leben die, wie schaffen die das, durch einen Buchladen zu gehen, ohne zu sterben? Ich meine, so viele verschiedene Dinge und dann kann man sich davon online. So viele Seiten und dann sitzt man da und liest und kommt nicht mehr raus, wenn einem keiner hilft. Und ganz schön, dieses Internet. Sieht das Zeitloch im Baumarkt, ne? Da gehst du durch den Gang am Ende ein bisschen so plötzlich im Zeitloch. Und das ist natürlich über so eine einzelne Zahl nicht so einfach zu erfassen. Das heißt, ein Teil der Antwort ist vielleicht nicht so einfache Antworten zu suchen. Ja, ihr habt schon mal schöne Sprache gewesen. Meine Großmutter hat auch Preis. So schöne Sprüche gedrechselt. Das gibt den Preis für den Sophismus des Tages. Gibt's Spruch auf jeden Fall. Die Tante kriegt nicht den Preis. Den Okay, wir haben noch Folien für das Bündnis für die junge Generation vorbereitet. Vielleicht könnten wir die noch einmal einspielen. Da geht es jetzt nicht nur um digitale Themen, sondern eben, Lisa, vielleicht magst du kurz erzählen, worum es geht. Quasi Post-Corona, gerade Kinder und Jugendliche haben enorm gelitten. Genau, da geht es erstmal eigentlich gar nicht um Digitalisierung, aber Digitalisierung spielt ja überall mit rein. Ich habe letztes Jahr das Bündnis für die junge Generation. Worunter haben die eigentlich besonders gelitten? Unter Long-Covid oder wie? Nee, weil die doch, ich meine, das sehe ich schon so, Kinder brauchen halt die sozialen Input, die brauchen sich gegenseitig, die brauchen halt ja eben, aber ich meine, Erlebnis. Darauf wollte ich ja genau hinaus. Die haben gelitten unter Frau Paus und ihren Kollegen haben die gelitten. Und unter der letzten Regierung. Ja, auf jeden Fall. Jetzt kommt Frau Paus und hilft denen oder wie, weil sie so vulnerabel sind. Ja, in der letzten Regierung war sie nicht, oder? Nee, da nicht, aber ich sage ja unter ihr und der letzten Regierung, okay. Um die auch noch mit reinzunehmen, wollen wir nicht vergessen. Gegründet und habe mich sehr gefreut, sehr schnell aus allen Bereichen Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur, Medien, Leute zu finden, Promis zu finden, Erwachsene zu finden, aber auch Jugendliche zu finden, die da mitmachen, weil uns einfach wichtig war, dass es nicht einfach so weitergehen kann wie bisher. So, wir alle haben unter Corona gelitten, aber Kinder und Jugendliche. Was soll das jetzt bedeuten, dass es nicht so weitergehen kann wie bisher? Was sind das für leere Worte, die du da redest? Es kann nicht so weitergehen, kann. Ja, kannst du auf jede Veranstaltung, wenn du das ablässt. Alles oder was? Wir haben Promis und Jugendliche gefunden, damit es nicht weitergeht. Wir haben alle gelitten unter unseren Regierungsideen. Geleistet zur Solidarität, insbesondere mit den Älteren dieser Gesellschaft und habe aber selber extrem unter den Folgen zu leiden. Auch ich kenne mein persönlichen Umfeld, ne, je nach Geschlecht, doch erhebliche Veränderungen, was jetzt Mediennutzung angeht. So, wir alle, glaube ich, wissen auch, dass auch schon vor Corona das Thema war, Entwicklung von Depressionen, dann gibt es das, ne? Wir hatten jetzt eben mal den einen Fokus auch nochmal am Thema Essstörung, Anorexie, es gibt da die ganze Bandbreite und auf jeden Fall können wir feststellen, dass die Corona-Folgen bei Jugendlichen drastisch sind, dass die Essstörungen massiv zugenommen haben. Interessant, dass das auf einmal funktioniert, ne? Hier wird klar eine Ursache gesehen für die Zunahme von Depressionen, Essstörungen etc., aber bei Rapid Onset Gender Dysphoria wird es einfach wegdiskutiert, das Internet. Ist schon interessant, wie man auf mehreren Augen gleichzeitig blind sein kann. Adipositas, ja, bei Mädchen eher irgendwie Anorexie, so, dass es insgesamt so ist, dass sie Depressionen zugenommen haben, dass wir wissen, auch das ganze Thema Einsamkeit. In meinem Haus habe ich jetzt seit einem Jahr eine Einsamkeitsstrategie und das ist schon ein bisschen angefangen, bevor ich da war. Und da ist es automatisch bei mir in der Abteilung für Seniorenpolitik gelandet. So, weil man irgendwie dachte, Einsamkeit ist ein Thema für Senioren, ne, wenn man eben nicht mehr rauskommt, immobil wird, der Partner, die Partnerin stirbt, so weiter, ne, dann sozusagen wird aus Alleinsein Einsamkeit. So, und inzwischen gibt es aber... Ja, das mit der Einsamkeit gehört aber ins Frauenressort oder wahrscheinlich dann, ne? Weil die ja historisch in der Gesellschaft die Einsamsten sind oder was. Also, das wage ich mal stark zu bezweifeln, dass Frau Paus die Richtige ist, um sich um die Einsamkeit der Leute zu kümmern. Und überhaupt, dass der Staat da das Richtige ist. Weil es ist nämlich auch so ein Ding. Ich meine, ja, was hatten die Leute früher, wenn sie alt geworden sind? Hatten sie vielleicht dann irgendwie ihre Familie, die sich um sich gekümmert hat? Ja, bricht weg. Dann gab es irgendwelche religiösen Sachen, wo man irgendwie war. Gibt es auch immer weniger. Es hat natürlich mehrere Aspekte, nicht nur positive Aspekte, aber das gab es auf jeden Fall. Und jetzt kriegen wir den Staat oder was, der sich darum kümmert, dass die Leute nicht mehr einsam sind. Ja, vielen Dank, da bin ich lieber einsam. Also, ich mich damit mit ja, dieser Faust abgeben muss und ihren tollen Ideen. Guten Tag, Herr Kapslock. Man hat heute mich zu Ihnen geschickt, damit ich Ihnen ein wenig Gesellschaft leisten kann abends. Lassen Sie mich erstmal rein. Sind Sie geimpft? Dann vielleicht was essen und dann vielleicht Sex. Mal schauen, ne? Das ist doch Teil der Stiftung GmbH, das weiß ich doch genau. Komm dann lauter so. Du kannst halt Glück haben, kannst halt Pech haben, wenn dich besucht von der Regierung, ne? Die gab es schon vorher auch, aber sozusagen haben wir uns das nochmal genauer angeschaut. Und die Wahrheit ist, die Menschen, die sich am einsamsten fühlen derzeit, sind Jugendliche. Über 20% der Jugendlichen in Deutschland sagen, sie fühlen sich einsam. Ja, ist das vielleicht auch, weil er denen sagt, dass der Planet stirbt und sie die letzte Generation sind eventuell? Könnte das irgendwas damit zusammenhängen vielleicht, dass die Leute verzweifelt sind? Ich würde auch gerne... Und dass sie im falschen Geschlecht stecken und lauter so Scheiße? Ich würde gerne auch mal die Vergleichszahlen sehen, weil ich glaube, nichts ist... es gibt wenig, was einsamer ist, als Jugendlicher zu sein manchmal. Weißt du, was ich meine? Also... Man ist doch in dieser Entwicklung und in dem ganzen Durcheinander, in das man da verstrickt ist, und so auch oft einsam. Und gerade, ich meine, sie sagt ja selber, Depressionen nehmen zu. Depressionen haben auch eigentlich immer mit Einsamkeit zu tun. Also ist das jetzt hier eine Entwicklung, die wirklich dem Internet geschuldet ist? Oder ist das nur eine Verstärkung von einem Jugendtrend, den wir sowieso immer hatten? Ja? Dass man sich als Jugendlicher eben nicht als Teil der Gesellschaft fühlt, weil man so anders ist und man das alles noch nicht versteht. Einsam. Nicht, weil sie jetzt nicht in der Schule wären und Menschen um sie herum wären, sondern weil sie sich eben nicht verstanden fühlen, weil sie nicht den Eindruck haben, nicht connecten können mit der Umwelt, wo man sich entsprechend öffnen kann, auch in der Familie nicht. Und das sind dramatische Zahlen. Ja? So, und all das... wo man sich entsprechend öffnen kann, das ist auch wieder so ein Ding. Ne? Oder vielleicht, weil das bei den Typen dann vielleicht auch so ist, dass sie nicht raus konnten, nichts machen konnten und so, wegen dieser Corona-Scheiße. Und sowas halt bei der... werden. Aber das wollen wir wieder nicht sehen. Wir reden die ganze Zeit von Geschlechterkram, aber solche Sachen wollen wir natürlich dann wieder nicht wahrhaben. Da geht es dann nur wieder darum, dass wir alle nicht miteinander reden konnten. Oh. Seit ich bei der Pausjugend bin, bin ich gar nicht mehr einsam. Ich bin in der LGBT-Brigade, in der Klimaschutz-Brigade. Und wenn wir sonst nichts zu tun haben, dann verhauen wir alte weiße Männer auf dem Marktplatz. Der Fahnenappell jeden Morgen ist immer so interessant, wenn den Regenbogen aufhängen und... Und drei Salutschüsse abgeben und laut nieder mit dem... Und dann propellern wir alle. Mit den Hasern. Also Männer und Frauen mit... Mit Hundemaske auf, aber... Da ein Spotlight drauf zu werfen, dafür haben wir das Bündnis gegründet und da werben wir dafür, dass auch noch mehr Menschen mitmachen, damit wir eben gemeinsam dann eine andere Diskussion haben und dann auch tatsächlich etwas verändern können in der Gesellschaft. Ich glaube, das ist ganz wichtig und das macht das Bündnis. Genau, apropos. Ja, aber es ist auch, das ist so entlarvend. Wir schmieden erst ein Bündnis, holen uns da Promis und alles Mögliche rein und dann sprechen wir mit der Gesellschaft darüber, was wir wollen. Wenn wir unsere Strategie fertig haben, unsere Multiplikatoren in den Startlöchern stehen. Dann müssen wir dann Bescheid sagen, wo der Hase langläuft. Ist doch klar. Das ist noch gendern und ansonsten Freigabe, würde ich sagen. Wir sehen einfach, um mal so den Überblick zu bekommen, wer alles zum Bündnis für die junge Generation gehört, liebe Regie. So, und was in dem Zusammenhang natürlich wichtig ist, wir haben natürlich auch schon einiges an Dingen gemacht. Ein Punkt, der jetzt im Zusammenhang mit Beteiligung und Demokratie wichtig ist, ist natürlich, geht es einem auch automatisch besser, wenn man den Eindruck hat, man kann etwas verändern. Ne? Du hast dann die entsprechende Initiative gegründet und das hat dir geholfen, hat natürlich auch ganz vielen anderen Menschen geholfen, aber war eben natürlich für dich auch erstmal ein Punkt, damit umzugehen. So, und das ist natürlich insgesamt so. Selbstwirksamkeit ist ganz entscheidend, deswegen ist Beteiligungsmöglichkeiten von Kindern und Jugendlichen so entscheidend. Und deswegen haben wir jetzt auch einen Schwerpunkt in diesem Jahr tatsächlich die Beteiligung zu verbreitern. Da gibt es natürlich klassisch, wofür sein Ministerium zuständig ist. Wir haben nochmal eine Broschüre gemacht, die wir eben an Schulen, an Kommunen und so weiter schicken, damit sie auch lernen, nicht nur macht mal, beteiligt mal, ne? Übrigens auch in der Kita kann man Kinder schon beteiligen, sondern auch, was gute Beteiligungsformate sind. Weil das erleben in der wir auch Kita ganz oft, kann man gesagt, Kinder schon beteiligen. Ich kann es nur nochmal sagen, lasst Kinder doch auch irgendwann mal Kinder sein. Wie wäre es denn damit? Das könnte auch ein Symptom, könnte auch ein Auslöser für die Symptome sein, die ihr heute seht, dass ihr denen ihre Kindheit klaut und sie mit Propaganda vollstopft bis oben hin und sie ab 3 Jahren aufwärts Angst davor haben, dass morgen der Planet in Flammen steht. Mit hey, ne, wir fragen mal und danke, dass ihr was gesagt habt und hinterher geht's, hat man nicht den Eindruck, man hat wirklich Einfluss nehmen können, man war wirklich beteiligt, man durfte wirklich mitentscheiden. So, das sind Dinge, die wir jetzt eben damit auch mit auf den Weg bringen. Unter anderem haben wir auch vor 4 Wochen 1000 Jugendliche nach Berlin eingeladen für ein Beteiligungsformat und davon braucht es einfach noch mehr in der ganzen Breite. Genau. Ich glaube, da gibt es auch noch ein schönes Zitat von Johnny. Vielleicht können wir das auch nochmal sehen. Ich glaube, das war die Folie davor. Um einfach nur, also hier sind jetzt ganz viele Zitate der ErstunterzeichnerInnen quasi. Genau. Und die TinCon ist ja auch von deinem Hause gefördert im Rahmen des Programms Demokratie stärken. Genau. Und rechnet euch bitte mal aus: 1000 Leute nach Berlin holen. Mit Übernachtung, 1 oder 2, Anfahrt hin und zurück, Verpflegung. Wisst ihr, was das kostet? Das ist ganz schnell 500.000 oder mehr. Und das für Mitbestimmungsformate. Wir werfen das Geld mit vollen Händen zum Fenster raus für Kackdreck. Ja, ich weiß aber auch nicht, wie viele von diesen Leuten, weil du kannst ja auch in Berlin so ein paar Tage da diese Führung mitmachen. Durch ja, aber die kostet doch auch so. Geld. Das zahlt doch auch, ja, das sind auch Steuergelder. Das würde ich mich auch mal fragen, wie viel das ist, weil an sich ist das ja nicht so ein Schwierig. Ich war 86 in Berlin, damals war das ja noch DDR zum Teil. Und da war das richtig gefördert. Das hat da die Klassenfahrt nach Berlin war die günstigste so ungefähr, die du machen konntest. Ja gut, was aber hier? Junge Menschen brauchen Zuversicht. Ey, du bist von den Grünen, Lisa. Ihr seid die junge Menschen, der Planet stirbt. Partei. Als ihre Anwältin der Bundesrepublik fechte ich. Ja, das stimmt. Fechtest du mit ihnen, ja. Ach, sie meint, sie Rechte führt durch. Die hinter die Fichte. Das tut sie. Fechte ich die Rechten durch. Der Kinderarmut, sage ich den Kampf an. Ja, warum sind die Kinder eigentlich arm? Hat das vielleicht was damit zu tun, wie es den Eltern geht? Ja, aber das ist ja egal, weil wir brauchen ja keine Industriejobs für Leute oder so. Kann ja alles weggehen. Weil der Planet stirbt. Nee, ja. Die Industriejobs sind jetzt auf Mastodon, Chris. Ah ja, stimmt, ja. Ich lasse die junge Generation mitreden. Die können sagen, aua, Lisa, tu mir nicht weh. Als wow, der Planet stirbt hier. Aber Lisa, die sollen eigentlich gar nicht in dem Sinne mitreden. Also wenn es um Entscheidungen geht, haben wir da eine klare Struktur, die politischen Entscheidungen in unserem Land trifft. Ja, natürlich. Machen die einen Jugendrat auf. ja, Jugendsowjet, Nahrungssowjet, genau. Energiesowjet, Gulag, Entschuldigung. Ja, und Johnny sagt, die Aktivität in der TinCon sind von der ehrenamtlichen Mitarbeit der Jugendlichen geprägt. Sie bestimmen unsere Themen, unseren Fokus. Ich werde mich weiterhin dafür stark machen, dass junge Stimmen Gehör und Rechte erhalten. Ja. PH Premium und so. Ja, ich habe es übrigens mittlerweile auch verstanden, was es bedeutet. Hat ein bisschen gedauert. Aber das scheint ja wirklich so zu sein, dass diese Kreise, also der lila Kreis steht vielleicht für Politik. Ja, kann sein. Der orange Kreis für Zivilgesellschaft oder so und in der Mitte stehen die Jugendlichen oder so. Irgendwie kann sowas. Sein. Das ist das Bündnis, ja. Ja, stimmt, die haken sich da so unter, ne? Ja, genau, unterhaken. Haben die denn auch eine Rechtsform? Ist das ein e.V. oder was, Bündnis Junge Generation? Oder? Ja, das ist... Könnte auch einfach ein Programm der Bundesregierung... Die Rechtsform ist Programm der Bundes... Ja, würde ich auch sagen. Ja. Dafür sind TinCon da, die Aktivitäten der TinCon sind von der ehrenamtlichen Mitarbeit... Ja, aber nochmal zur Erinnerung, ne? Das ist jetzt das Ding, wo dieser Paus sich darum kümmert, dass jetzt die, die unter Corona so gelitten haben, jetzt hier zu ihrem Recht kommen. Ja, sie vereint das alles irgendwie. Das ist das hier. Ne? Nur noch mal zur Erinnerung. Achso. Weiter jugendlich geprägt. Sie bestimmen unsere Themen, unseren Fokus. Ich werde mich weiterhin dafür stark machen, dass junge Stimmen Gehör und Rechte erhalten. Und ich finde, das ist eigentlich auch ein sehr schönes Schlusswort. Deshalb sind wir hier. Wir alle, genau, in unseren Wirkungskreisen tun das Beste, digital oder analog für Kinder- und Jugendbeteiligung zu sorgen oder eben für einen sicheren digitalen Rahmen zu sorgen. Wenn ihr noch Fragen habt, es geht gleich das Meetup 16.15 Uhr auf dem Balkon, dem sogenannten Media Meetup. Ansonsten jetzt noch einmal Last-Minute-Fragen. Ansonsten bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit und wünsche euch schöne letzte Stunden auf der Republika. Vielen Dank an mein Panel. Also ich möchte, bevor es soweit ist, das hier feststellen, ich möchte meine letzten Stunden nicht auf der Republika. Die Webseite ist ein wunderbarer Quell von, ich weiß nicht wie viele tausend von diesen Zitaten, wie von Johnny, von anderen Leuten. Ich setze mich dafür ein, dass junge Menschen nicht an unserem System der Zerstörung verzweifeln. Denn sie wissen, mit ihren jeweils eigenen Talenten den zu einem guten Leben für sich und alle Menschen dieses Planeten beitragen. Die grüne zu können. Politik oder was meinst du? Sagt Dr. Gregor Hagedorn, der akademische Direktor des Museums für Naturkunde in Berlin. Ich möchte, dass junge Menschen Chancen haben, sich zu engagieren. Das Bündnis sehe ich als Aufbruch. Wir wollen mit der jungen Generation gemeinsam die Zukunft gestalten, sagt Gerda Hasselfeld, Präsidentin Deutsches Rotes Kreuz. Jungen Menschen steht politische Teilhabe in der Bildung in allen sie betreffenden Fragen zu. Ich setze mich mit der spendenfinanzierten Stiftung Bildung dafür ein, sie zu bestärken. Die dürfen hier noch Werbung für ihre eigene Stiftung machen auf der Seite. Oh Gott, das ist mir schlecht. Die Hertie School und Hertie Stiftung ist natürlich auch wieder dabei. Das IFO-Institut ist dabei. Ach, tausende NGOs, irgendwer von der FDP. Güdi Jensen von der FDP. Dann das queere Jugendnetzwerk Lambda. Aber wenig Promis, die ich jetzt hier sehe. Ich hatte jetzt mit mehr Promis gerechnet. Nachdem die so vollmundig angekommen sind. Nicht mal der allgegenwärtige Smudo. Oh, Raul Krauthausen. Ich setze mich dafür ein, dass Kinder mit und ohne Behinderung das Recht haben, gemeinsam miteinander zu spielen. Ja. Was? Was? Das Recht was? Was? Ja, wir brauchen das Recht. Zu lernen und später auch zu arbeiten. Ja, aber das... Raul, wie soll ich dir das erklären? Damals, als wir versucht haben, dich im Stahlwerk unterzubringen. Weißt du noch, als du unbedingt am Hochofen arbeiten wolltest, da gab es Probleme, weil du gewisse Arbeiten nicht ausführen konntest. Das ist, ich meine, das ist ja symbolisch für sein Ringen gegen die Realität, würde Monty Python sagen. Mike Krüger, endlich ein Promi, nächster anderer Mike Krüger. Der Vorsitzende des Kinder- und Jugendparlaments in Grömitz. Der ohne Nase, Mann. Der Mike Krüger. Der Mike Krüger. Nina Lagrande, Schriftstellerin, ja. Bloggerin, Slam-Poetin und ja, Moderatorin. Aus Hannover. Ich nutze Grünen, meine Reichweite und meinen Einfluss, um dem Bündnis eine so große Stimme wie möglich zu geben. Überschätzt du dich ein kleines bisschen? Und vor allem Menschen meiner Generation zu zeigen. Der Witz ist wahrscheinlich große Stimme, weil sie so klein ist. Wie auch der Name schon sagt. So. Philipp Lahm. Philipp Lahm, okay, ich nehme alles zurück, was ich über fehlende Promis gesagt habe. Sind das Unterstützer dieses Bündnis oder was? Ja. Ja. Fußball vermittelt Optimismus, Integration und Gemeinschaft. Daher nutzen wir die Euro 24, um jungen Menschen Chancen zu geben und von ihnen zu lernen. Ich unterstütze das Bündnis für die junge Generation, um sie zu fördern und zu verbinden. Ja, der Philipp, das hat er auch nicht selber geschrieben, glaube ich. Nee. Aber das erinnert mich an einen aktuellen Comic von Schnecke, der Ärztin auf Twitter, wo der Vater zu seinem Kind sagt, ich werde dir alles beibringen, was ich weiß. Und das Kind fragt, was weißt du denn? Und er sagt, ja, eigentlich nur, dass man Eierschneider auch ganz gut benutzen kann, um Champignons zu schneiden. Und das ist so, stelle ich mir das auch vor, wenn Philipp Lahm von der heutigen Generation irgendwas lesen will. Ja. Steffi Lemke! Die machen Cameos in ihren eigenen Programmen. Also die Bundesministerin für Umwelt darf auch bei Bündnis Junge Generation auftreten. Dani Levy, jetzt geht's aber hier mit den Promis los. Der Regisseur. Wer haben wir hier noch? Ey, das hört nicht auf, ne? Ich scroll hier seit einer halben Stunde abwärts. Ja, die junge Generation ist halt groß. Ne? Alter Jeder Schwede, wie viele Leute haben die denn da angeschleppt, um Allgemeinplätze abzugeben? Ja, die sind immer total unter Druck. Das hilft den Leuten jetzt. Die haben unter Corona so sehr gelitten. Das Mindeste, was sie... Minkai Fanti. Ich möchte mich weiterhin für Mädchen und Frauen stark machen. Danke. Neben Teilhabe und Chancengleichheit von Frauen liegt mir vor allem das Thema sexualisierte Gewalt sehr am Herzen. Hier möchte ich Mädchen und Frauen unterstützen und für Sichtbarkeit sorgen. Ist ja fantastisch. Ist ja... Cosi van Tutte. Emilia! Fester? Dr. Emilia Rüb, so. Center for Intersectional Justice. Fester. Den heutigen Krisen gegenüber gelassen und fatalistisch zu sein, ist Privileg der Älteren. Fuck off. Für die jüngere Generation ist die Bewältigung von Krisen gleichzusetzen mit Überleben. Das sind ein paar Spalter. Ich verpflichte mich, ihnen bedingungslos den Rücken zu stärken. Ich meine, gut, die Generation Zweiter Weltkrieg ist halt inzwischen nicht mehr so groß. Aber so zu tun, als wäre halt Chantalle, die jemand Dieter genannt hat, an der gleichen Stelle wie jemand, der irgendwie nach 45 auf dem Weg aus den Ostgebieten von Russen flieht und noch einen Schuh hat, ist halt schon ein bisschen spitze Nummer, Frau Röck. Und stößt immer wieder unangenehm auf, wenn man sich so abgefuckt in die Mitte stellen muss. Der Vorstand des Zentralrats Deutscher Sinti und Roma hat auch was gesagt. Claudia Roth, der nächste Minister-Cameo. Alle sind sie hier, wenn es wichtig ist. Mein Herzensanliegen ist es, junge Menschen für die reiche Kulturlandschaft in unserem Land zu begeistern und die mit Windspargeln zuzuklatschen. Denn Jugendliche sind neugierig, denken gegen den Strich und stellen unbequeme Fragen, aber das gewöhnen wir ihnen schon ab in Kindergarten und Schule inzwischen. All das wird gebraucht, vor allem in der Kultur. Ja, wir sehen ja, was junge Leute im Moment aus Hollywood zum Beispiel machen, indem sie da ihre vorher in der Schule und im Kindergarten gelernten marxistischen Ideen umsetzen. Deswegen geht es Hollywood auch so gut, Claudia, weil wir ganz dringend noch mehr Leute brauchen, die nicht mal mehr wissen, wo ihre Kultur überhaupt herkommt. Boah, ey. Ich scroll weiter und das hört nicht auf. Ulle! Ulle Pulle! Ulle Pulle ist auch da. Sind sonst keine Grünen mehr dabei? Es hört nicht auf. Es hört fucking nicht auf. Wir haben die überall. Matthias D. Stern Pauli von der FDP ist auch dabei. Aha, okay. Suki, Musikerin und Aktivistin. Aha. Das hört nicht Denkt auf. Hier ist Nina Stahm, Mitglied des Deutschen Bundestags, Bündnis 90 Die Grünen. Neven Subotic, Fußballer. Aminata Touré. Colin Ulmen Fernandes. Oh Gott. Was? Die haben wirklich jeden geholt, der nicht bei drei auf dem Baum war. Irgendwer von UNICEF. Ja, die haben wahrscheinlich einen Kettenbrief verschickt. Und ja, kann schon sein, dass es irgendwie auffällig wäre, egal ist, für was da mit in seinem Namen geworben wird. Er durfte noch 5 weitere Leute einladen für das Bündnis. Jetzt ist die Liste fertig durchgescrollt. Also während ich hier drüber geredet habe, habe ich eigentlich durchgehend gescrollt, wenn ich nicht gerade ein Zitat vorgelesen habe. Aber so Prominente wie die Fernandes, so wie heißt der, Colin, die haben sie da ganz unten sortiert. Ist auch krass. Macht ja eigentlich noch irgendwas. Die Frau ich von Ulm sein, Fernseher oder? Mehr, aber ja, genau. Ich glaube, das letzte Mal, dass ich die auf irgendeinem Fernseher gesehen habe, das muss so 2000 als Viva oder so gewesen. Als Viva noch gelaufen ja. ist. Ja, kann sein. Annemarie Carpendale. Scheiße. Und Wayne Carpendale. Ja. Und was ist mit dem Howie? Wo ist der Howie? Ich hatte keine Zeit. Ich konnte leider nicht Lifting. So. Ich musste noch ein Konzert geben. Na gut, also ich finde auf jeden Fall die Dame, die man hier ganz rechts im Bild sieht, in den Zuschauern, die hier mit ihrem MacBook in der Hand und gesenktem Blick durch die Reihen schreitet. Die ist symbolisch für die Republik. Sinnbildlich für die Republik, ja. So wie diese, wie so eine geschundene Frau. Timon Genius habe ich übersehen, Entschuldigung. Okay, was sagt der für die junge Generation? Timon sagt, ich kämpfe dafür, dass das Ende des Monats nicht mehr gegen das Ende des Jahrzehnts ausgespielt wird. Junge Menschen müssen so gut unterstützt werden, dass sie trotz der aktuellen und der kommenden Krisen ein gutes Leben führen können. Okay, Marxist, alles klar. Alter Schwede. Ja, vor allem, warum denn nur die jungen Leute? Bei den Alten überlegt man, ob man die nicht vielleicht in Käfigwohnungen, ob man da nicht Wände einziehen kann, mit 3 Senioren in eine Wohnung gehen. Aber für die junge Generation, unsere Zukunft. Ja, Spalter. Spalter vor dem Herrn. So blöden Quadrat zu zeichnen. Ja, das war fast das hat sich darauf eingelassen, ne? Auch gespalten. Generation hätte und so. Man verlangt gar nichts mehr, nicht mal mehr, dass man irgendwie 400 Meter in 12 Sekunden läuft oder so. Aber dann will man, dass diese Leute, wie sollen denn Leute, die noch nie gelebt haben, die noch nie den Druck des Monatsendes auf dem Konto gespürt haben, die noch nie irgendwie wirkliche Erfahrungen gemacht haben, wie sollen die denn die Zukunft gestalten, wenn man denen nicht mal die Sachen mitgibt, die sie dazu brauchen? Ja, tun sie doch auch nicht. Sie halten sich doch an dieser Pillepalle auf, obwohl es viel wichtigere Themen geben wir eben. Ne? Ja, ich meine, den Druck haben die sicherlich auch schon gespürt. Ne? So jemand wie hier, die Freundin von Timon, die andere Bundessprecherin, die ist ja mit Hartz IV groß geworden, ihr Leben lang. Das, was die da ja rausgenommen haben. Ja, aber die hat halt dann nur rausgenommen, das voll böse. Die hat dann nicht rausgenommen, irgendwie meine Eltern haben sich mal nicht auf die Hinterbeine gestellt oder so. Ja, ihr Vater war ja eh nicht da. Ihr Mutter war ja sehr alleinerziehend, soweit ich das verstanden habe. Ups. Ja. Oh, das tut mir leid. Ja, nee, aber jedenfalls, ja, was die Leute daraus lesen ist, wir kriegen ja so wenig, obwohl wir eigentlich viel mehr verdient hätten vom Geld anderer Leute. Aber Kinder kriegen auch, ich meine, unsere Gesellschaft unterstützt mit Kindergeld. Wir haben ja schon einen Umverteilungsmechanismus von Geld dafür. Naja, der Witz beim Kindergeld ist ja, das wissen die Leute ja auch mal nicht, das ist ja kein Anreiz oder so, sondern es gab ein Urteil, einer hat geklagt und hat gemeint, hier Steuerbenachteiligung, ich bin benachteiligt, ich habe ein Kind und ich werde aber besteuert wie alle anderen auch, dabei muss ich kann ja nicht einfach das Kind verhungern lassen oder so. Und das sind ja Ausgaben, die ich habe, die ich aber trotzdem versteuern muss, die andere Leute nicht haben, nicht versteuern müssen. So. Und dann hat das Verfassungsgericht geurteilt, ja, du bist dir benachteiligt, die Regierung muss was machen. Und dann hat die Regierung gesagt, ja, okay, was machen wir da? Okay, wir geben jedem pauschal dieses Kindergeld, das hat die Höhe von quasi dem Grundbedarf von dem Kind. Und damit ist quasi dann das von der Steuer ausgenommen. Ungerechtigkeit genau, und das ist der Weg, wie dieses Kindergeld entstanden ist und deswegen ist das da ja auch irgendwo beheimatet, wo es beheimatet ist und deswegen kriegen ja auch alle das Gleiche, egal wie reich die sind oder wie arm und deswegen kriegen die Hartz-IV-Leute das halt eben nicht, weil da diese Steuergeschichte nicht existiert, ne, weil die es ja nicht bezahlen. Ja, aber die kriegen ja zusätzlichen... Ja, aber das wird ja auch mal so dargestellt, als wäre das ja so ungerecht. Ne? Weil warum haben die das nicht verdient? Ja, weil diese Steuerungerechtigkeit an der Stelle nicht besteht. Und, was auch noch wichtig ist, deswegen kriegen das die Leute, die nicht in Deutschland ihren Hauptlebensmittelpunkt haben, aber in Deutschland arbeiten und Steuern bezahlen auch. Ne? Das müsste man sowieso als erstes abschaffen. Ja, aber das geht nicht, weil das ja nicht ist, um dann müsste Kinder man das zu halt fahren. Anders. Ja, man müsste es irgendwie einfach als Anrechnung machen sollen und nicht auszahlen. Ne? Die Auszahlung ist dann ein bisschen widersinnig, wenn man das eigentlich nur steuerlich anrechnen müsste. Weil das Geld wird ja nicht hier ausgegeben. Das heißt, das kommt unserer Steuer dann ja auch wieder gar nicht zugute. Ja, aber... Ja, doch mit Lohnsteuern. Ja, aber so herum läuft das ja nicht. Es geht ja darum, dass sie unfair besteuert werden. Na, das ist ja die Sache. Das System wird seit Jahrzehnten missbraucht und es wird nichts dagegen getan. Inwiefern missbraucht? Das Kindergeldsystem? Weil das ja natürlich. Es gilt, da werden doch dann Kinder angegeben, die nicht zu den Leuten gehören, im Zweifelsfall von Bruder, Schwester, Onkel, Tante und so. Ja, betrügen kann man immer. Ne? Das ist ja nie gehört. Doch, habe ich schon auf jeden Fall öfter gelesen. Okay. Ich gucke mal, ob ich dazu was finde. Ja. Aber es ist auf jeden Fall ganz wichtig. Es wird natürlich auch gerne von der Politik dieser Leute in den Glauben gelassen, dass das so eine unglaubliche Wohltat von denen ist, um irgendwie Kinder zu fördern oder so. Nee, die mussten das machen. Also sie mussten was machen und das war halt das Einfachste, was man halt damals gemacht hat. Ne? Also das hat nichts mit Kinderförderung zu tun und deswegen hat das auch nichts mit, ob die Kinder jetzt hier in Deutschland leben oder nicht in Deutschland leben zu tun, sondern es geht nur darum, wo die Leute ihre Steuern da bezahlen müssen und dann haben sie diesen Anspruch halt, ganz einfach. Ja, und deswegen, wichtig ist auch nicht, dass die Kinder gefördert werden oder mit konfrontativen Informationen konfrontiert werden, sondern dass sie hier geschützt werden. Deswegen erlischt dieser Anspruch ja quasi auch, wenn du das halt nicht mehr machen musst. Also wenn die Kinder alt genug sind, dass du halt deren Grundkram quasi nicht mehr zwangsläufig auch tragen musst. Na, dann erlischt halt dieser Anspruch vollkommen, egal ob die Kinder dann schon selber was verdienen oder nicht oder so. Und deswegen hat sich das auch noch verlängert, als sie noch Wehrpflicht hatten. Na, wenn man da Wehrdienst gemacht hat und so. Ja, die zahlen wir 27, glaube ich, ne? Aber das ist auch irgendwie Höchstfall, wenn kein eigenes Einkommen vorliegt. Ne? Also ich habe jetzt nochmal kurz gegoogelt. Ich habe jetzt hier einen Artikel im Spiegel von 2018. Neben mehr Datenangleiche, wo war es? Gerade aus Rumänien und Bulgarien gibt es nach Meinung mehrerer Oberbürgermeister eine verstärkte Migration, um Kindergeld zu kassieren. Menschen in schrottreifen Wohnungen unterbringen, Scheinbeschäftigung verschaffen und Teil der Kindergelder einkassieren. Okay. Also, ja. Ja, es sind ja trotzdem betrügerische Methoden irgendwie, oder? Ja, es wäre mir neu. Aber ich wollte ja auch nur erklären, was halt der Sinn und Zweck der ganzen Sache ist, weil das vielen Leuten, glaube ich, gar nicht bewusst ist. Ne? Und deswegen wird das halt auch so gehandhabt. Und na, weil ja viele Leute immer davon ausgehen, dass das halt so eine unglaubliche Wohltat ist, die man da irgendwie macht. Das ist ein Steuersystem. Ja, aber es gibt dieses Geld. Also ob man das jetzt als Anreiz versteht oder als Steuerausgleich, aber es gibt dieses Geld. Und immer nur zu sagen, das Land macht nichts und die armen Jugendlichen sind auf sich selber gestellt und so, das ist halt auch Käse. Ich versuche mal in Burkina Faso als 12-Jähriger irgendwie dich durchzuschlagen. Und dann erzähl mir nochmal, dass es in Deutschland schwierig ist. Also ist natürlich dummes Argument. Woanders ist es schlechter als hier. Ja, oder auch aber in dem Fall geht es halt um Leute, die ständig lautstark behaupten, dass hier sei halt ganz schlimm für die und sie hätten hier überhaupt keine Möglichkeiten und überhaupt und sowieso. Das stimmt halt einfach nicht. Ja, in anderen Ländern gibt es für bedürftige Leute nur Gutscheine. Ne? Und du kannst halt nicht jeder kann Influencer oder Rockstar oder Pornomodel werden. Das wird halt nichts. Das funktioniert nicht. Ich glaube, das ist eine Realität, die auch heute viel zu selten klar gemacht wird, dass irgendwie. Ja, es, nicht jeder kann Weltraumaffe werden, das stimmt. Ich meine, guck mal, wie viele Schüler inzwischen Abitur machen. Das ist doch schon praktisch die Suggestion. Du kannst alles werden. Jetzt halt nicht Influencer oder so, aber du könntest zum Beispiel studieren. Aber es gibt auch etliche Leute, die das halt eben nicht machen. Und ich glaube, da ist die Schere halt auch groß. Ne? Also es gibt eigentlich nichts mehr zwischen. Entweder du machst Abitur und wirst dann irgendwie was, oder du machst es halt nicht und du wirst eigentlich gar nichts ohne Abschluss mehr. Du musst dir den Weg offen halten und das schaffst du im Prinzip nur mit Abitur, weil damit kannst du ja im Prinzip dann alles machen sozusagen. Das ist ja richtig. Und Aber wenn man dann das gemacht hat, dann will man vielleicht auch mehr. Das kann natürlich auch sein. Aber die Methode ist halt die falsche, zu sagen, wir senken die Zugangsmöglichkeiten und die Prüfungsschwierigkeiten so weit ab, dass halt so und so viel Prozent Abitur machen können, wenn wir so viele Leute mit Abitur gar nicht brauchen. Weil wo momentan die Leute fehlen, das sind Facharbeiter, das kann man durchaus in vielen Bereichen auch mit mittlerer Reife machen. Ja, ich glaube, die Zeiten sind aber auch so ein bisschen vorbei. Ja, aber guck mal, wenn du jetzt in die Schmerzpunkte gehst, wie Pflege zum Beispiel. Ne? Das kannst du auch. Aber es hapert halt überall auch mit dem, was die Leute halt können und so, ne? Wenn die jetzt von der Schule kommen. Ja, aber wenn du halt schon seit Jahren. Wenn du die Anforderungen halt immer weiter absenkst und sagst, Wettbewerb ist eine schlechte Sache, wir benoten die Sachen am besten nicht mehr, damit es nicht gute und schlechte gibt. Oder wenn du sagst, das müsst ihr nicht mehr wissen. Aus meiner Sicht halt nicht mehr. Es hapert eigentlich daran, dass man sich die ganze Zeit ja nur rumlabert und den Leuten halt überhaupt nichts Praktisches mehr beibringt, weil es auch da halt teilweise in den naturwissenschaftlichen Fächern halt die Lehrer auch überhaupt nicht mehr gibt. Ja, da müssen wir dann die Arbeitgeber alle nur noch mit Hate Speech und Genderstern und was weiß ich, was beschäftigt sind. Und dass wir uns alle lieb haben und verstehen und nicht die AfD wählen oder keine Ahnung wie was. Und durch die sinkende Disziplin, sage ich auch einfach mal, verkürzt sich ja im Endeffekt die Zeit, die für sinnvollen Unterricht da ist. Dann musst du noch das, was du gerade gesagt hast, abziehen. Was bleibt denn dann noch? Wie können die erwarten, dass in der Schulklasse genauso viel Wissen reinfließt, wie zu meiner Schulzeit, wo du halt einfach die Fresse gehalten hast in der, Man in der Klasse, dann erwarten, sondern Ärger gekriegt hast. Dass sie sich ganz viel mit inhaltlich, also pädagogischen Konzepten oder so auseinandergesetzt haben, die ganz toll führen könnten dann die Kinder oder so, aber das ist ja auch nicht der Fall. Ja, guck dir doch die ganzen Leichen der pädagogischen Konzepte an, eben, der letzten 50 Jahre. Anlauttabelle und solche Horrorgeschichten. Lass uns doch mal die Kinder schreiben lassen, wie sie wollen. Das ist doch mal eine gute Idee. Kein Druck. Ja, das drückt natürlich eher Faulheit aus aus der Richtung, ne? So nach dem Motto, kein Bock oder keine Idee. Ja gut, aber das sind halt so ähnlich dumme Ideen wie damals in den 60ern halt die antiautoritäre Erziehung, wo man sagt, ja, das Kind weiß schon, ob es was essen will oder nicht und ob es sich waschen will oder nicht und all diese Sachen. Dabei ja, das ist so mehr aus dem Bestreben, überhaupt was zu verändern entstanden, denke ich mal. Ja, aber du kannst im Säugetierreich halt überall beobachten, dass eine gewisse Anleitung stattfindet, weißt du? Und dass auch eine gewisse Zurechtweisung stattfindet. Und dass Grenzen existieren, was sich ein Jungtier rausnehmen darf gegenüber einem alten Tier und Hierarchien herrschen und so. Das ist in uns drin. Das kannst du nicht zerbrechen, weil irgendwie ein paar Typen erst in Frankfurt und dann in Kalifornien irgendwie ein paar schlaue Sätze in ein Buch geschrieben haben. Auch wenn du als Jugendlicher vielleicht glaubst, du hast diese magische Superkraft, das Patriarchat zu zerschmettern. Die Biologie, das ist eigentlich der Endboss für diese ganzen Woken. Egal, wo sie am Ende mit ihren Theorien rauskommen, da steht immer die Biologie mit der großen Keule und sagt, nee, Jungs, guckt euch bitte mal das Tierreich an. Ja, da sind die Beweise gegen euren Unsinn. Tio. Ja, jetzt sind wir aber schon abgekommen, wa? Ja, aber... Jo. Ist halt Teil des Bündnisses. Vielleicht sollten wir das Weltraumaffenbündnis für die junge Generation... Ja, dass die halt mehr Homer lesen müssen. Ja, ich glaube auch nicht, dass die junge Generation, der Schafkopf ist auch mehr noch mehr Sicherheitismus im Internet oder so, sag ich mal. Das ist doch nur eine Behauptung, dass das irgendwie für die jüngeren Leute gut wäre. Und ich glaube auch, dass es durchaus Menschen gibt, die an einem Tag sagen, oh, jetzt bin ich aber gerade fies gemobbt worden, ich bin für mehr Sicherheit im Internet. Und am nächsten Tag irgendwie der Frau Vollbrecht unter ihr Ding schreiben, hahaha, du bist nur Fischbiologin, du blöde. Ja, und dann sagen, nee, es muss doch die Freiheit geben, dass ich der sage, was ich von ihr denke. Ja, also, das ist keine Ja, aber auch da, das ist ja auch noch heiße Luft. Selber so Doppeldenk haben, das glaube ich nicht unbedingt. Ne? Das ist alles, oder vieles davon ist schon. Das ist ja alles für die Gerechtigkeit. Ne? Engagier dich mal für die Gerechtigkeit. Ja, wenn es belohnt wird, vielleicht sogar, dass man irgendwas anscheißt oder schickt oder so, dann machen die Jugendlichen das natürlich auch. Ja, was heißt belohnt? Moral halt, ne? Die Guten und die Bösen, das sehen wir die ganze Zeit. Das Ding. Weiß ich ja nicht, wenn die auf so einem Wochenendkursus dann so gesagt kriegen, so jetzt such mal jeder einen Hate Speech raus und meldet den oder sowas. Ja, was sind viele das? Leute wird es ja sicherlich nicht geben, die dann stellst du das vor. Ich kann mir alles Mögliche vorstellen so. In der Beziehung. Die Leute hocken zu Hause, gucken Böhmermann und der sagt denen dann irgendwie die und die. Kann ich mich noch genau daran erinnern, als er da sein Reconquista-Internet gestartet hat, wie plötzlich alle möglichen Leute mir bei Twitter erzählen wollten, was ich angeblich für einer bin und was ich für Ansichten habe. Ja. Ja, Schubladen sind natürlich auch eine Menge vorhanden. Oh, ja. Na, also, das können die Leute schon alle schön von zu Hause aus mit dem ganzen Schmarrn. Ja, okay. Ja, doch, es gab doch sogar mal einen, der einen Anwalt geboten hat. War das nicht eine Anwaltskanzlei oder so? Ein Startup, die wollten, genau, die suchten auf jeden Fall meldewürdige Tweets und so weiter, damit sie ihre Anwalt. Haben sie auch nicht unterstützt, das Startup ist ja auch eigentlich eine schräge Idee. Aber ja, es weiß gibt ich jetzt da teilweise Belohnungen für, wenn man dann das gibt es auch sogar sowas. Also Bündnis für den Wald. Ja, Wald ist auch Nazi, habe ich gestern gelesen. Oh, fies, ne? Aber Alpakas, die sind. Wie die kann sind denn, guck mal, was das für ein schöner Tannenwald ist. Wie soll der denn Nazi sein? Die Affen stehen da, als wäre es eine laue Sommernacht. Sie hätten gerade zerschmettert, was der Freiheit schadet und gefördert, was sie dient. Oder sie haben gerade Knicklicht gelesen, Niete pro Kopf, oder waren auf thatsafespace.net. Oder haben Mammon Magazin abonniert. Haben die deswegen so viele Arme, ja. Zähl nicht die Arme, zähl die Freunde, die du gefunden hast. Um auch mal einen Allgemeinplatz irgendwie von mir zu geben. Sprechen wir Sonntag über Barbie? Kann man gerne machen. Ich habe den Film nicht gesehen. Ich kann nur so viel sagen, wie ich letzte Woche auch gesagt habe. Unrest everywhere. Diese eine Rezession reingereicht. Und, ja, also es gibt verschiedene Wendungen in den Filmen, die sehr interessant sind, auf jeden Fall. Kann man durchaus mal drüber reden und spoilern oder so. Echt spannend. Dann gucken wollte ich da auch, wollte ich mir auch nicht unbedingt. Aber wir sehen uns auf jeden Fall Sonntagabend. Ja, 18 Uhr. Ja, ist ja bald schon wieder. Also, eben, wir müssen uns ja nicht zu stark. Übermorgen. Ja. Unser Bündnis für die sonntägliche Generation. Bündnis für die Affen des Weltraumes. Und wenn die Affen mehr Arme haben, können sie besser zerschmettern, oder? Bam! Ja, das ist wohl wahr. Macht's gut. Das hat eine diskriminierende KI gezeichnet, kann ich dazu nur sagen. 5 Affen, 13 Arme. Macht's gut. Max ist